Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 103 und wir nehmen heute am Sonntag, den 18. Februar 2024 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcast-Studio in Pinneberg bei Hamburg. Und am anderen Ende der Leitung, zurück aus Berlin-Adlershof, ist mir Sonja Riegel zugeschaltet. Hallo Sonja, ich grüße dich. Hallo Sascha. Wusstest du, dass in Berlin ein Bauwerk steht, das nach einem norwegischen ESC-Song benannt ist? Das habe ich zufällig gefunden. Brandenburger Tor. Ja, fand ich so witzig, weil wo ich vor 2 Jahren in Berlin war, habe ich da ja auch irgendwie das gepostet. Oh, ah ja, genau, ich habe vom Brandenburger Tor gepostet und dann hast du mir diesen Ohrwurm reingesetzt. Und als ich dann die Tage über dann so immer so durch die Straßen von Berlin so gelaufen bin, hatte ich dann natürlich immer diesen Ohrwurm im Kopf. Und jetzt hattest du auch nochmal gepostet und dann auch unterlegt mit dem Song Brandenburger Tor. Mir haben mehrere Leute geschrieben, die den nicht kannten und die total begeistert waren davon, dass es einen norwegischen Song darüber gibt. Ja. Ja, aber wir haben ja im Podcast schon des Öfteren darüber gesprochen und ich fand ihn eigentlich immer nicht so toll, aber irgendwie ist es ein Grower für mich geworden, nachdem du das ja immer wieder eingeführt hast und dann habe ich so gedacht, ja, und mittlerweile gehört das irgendwie dazu. Ja, geht jetzt doch gar nicht, wir mögen dich. Du hattest ja auch sehr aufregende Tage in Berlin. Du warst direkt vor Ort beim deutschen Vorentscheid. Bist du müde? Wahrscheinlich, ne? Hast viel gearbeitet? Ja, ja. Ich bin sehr müde. Natürlich war es auch spannend alles, aber dann rein körperlich ist es ja doch immer so ein bisschen eine Qual. Also wenn man dann so viel macht wie ich, das war auch zu viel. Also ich habe ja irgendwie Fotos, Videos, Texte, ich muss mich da irgendwann mal ein bisschen beschränken. Ich weiß zwar noch nicht auf was, aber irgendwie war es dann doch viel. Und gerade mit schlechtem Hotel-WLAN, bis dann alles hochgeladen ist und so weiter, wurden die Nächte da doch immer so ein bisschen länger. Aber man weiß ja, was da auf einen zukommt und man macht es ja auch gerne. Und ja, dann kommt aber natürlich auch noch Anfahrt, Rückfahrt dazu. Deswegen war gestern mein Rückfahrttag und jetzt müssen wir natürlich heute direkt darüber reden. Ich hoffe, es ist nicht so unkoordiniert, wie es gerade sich noch in meinem Kopf alles anfühlt. Wir werden es gleich irgendwie zusammenbringen. Ja, ich muss es auch noch ein bisschen verdrahten und ich bin tatsächlich froh und gespannt, wie wir beide darauf schauen. Und ich finde das ganz interessant. Du warst jetzt tatsächlich vor Ort, hast dir ja auch die Proben angeguckt. Und ich habe tatsächlich die Woche über, weil es auch bei mir im Job ein bisschen hoch herging, war irgendwie auch eine komische Woche. Und ich habe dann tatsächlich auch bei Twitter oder Instagram oder so habe ich auch immer deine Fotos auch gesehen. Auch das, was so die Kollegen von ESC Kompakt oder wer auch immer gepostet hat, das habe ich immer nur so aus den Augenwinkeln. Und dann habe ich eigentlich mich am Freitagabend vor den Fernseher gesetzt und mir das angeschaut. Und ich glaube, das sind so 2 Blickwinkel. Ich glaube, die können wir irgendwie jetzt ganz gut irgendwie einfangen. Das werden wir jetzt dann natürlich auch gleich machen. Ich freue mich da drauf. Das ist ja immer neben der Finalfolge, die wir dann immer so nach dem Finale des ESC machen, ist das ja auch immer so eine ganz interessante Folge, so der deutsche Vorentscheid. Das ist ja auch immer so eine ganz wichtige Marke oder Zeitmarke so auf dem Weg dann zum ESC. Und das ist ja auch von großem Interesse hier in diesem Lande. Ja, wir können vielleicht schon mal sagen, wir haben uns jetzt absichtlich noch nicht tiefergehend ausgetauscht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und deswegen sind wir beide gerade ein bisschen gespannt, ob wir am Ende einfach komplett total einer Meinung sind oder ob das hier, weiß ich nicht, Jamala gegen italienische Acts wird, was wir hier gleich raushauen. Mal sehen. Ja, ist so boring, ne? Ja, also nein. Also, achso, du meinst, dass das hier heute die Folge 103 die letzte wird oder so? Genau. Jeder sucht sich dann jemand anders, mit dem man lieber spricht. Mhm. Ja, also das wird sicherlich so nicht passieren, aber ich bin auch mal gespannt. Also gucken wir mal. Ja, für all die, die uns heute zum ersten Mal einschalten, das sagt ja eigentlich schon so ein bisschen der Name ESC Green Room. Wir sind ein Podcast, wir berichten über den Eurovision Song Contest, unterhalten uns darüber, haben natürlich diverse Facts, die wir dann auch hier thematisieren und auch ein bisschen versuchen einzuordnen und unsere eigene Meinung dazu dann hier auch im Podcast kundzutun. Und vielleicht, das werde ich auch immer so ein bisschen gefragt, so in meinem Umfeld, die jetzt so mit dem ESC nicht so viel zu tun haben. Sag mal, dieser ESC, wann findet der denn eigentlich dieses Jahr statt? Das kann ich euch ganz genau sagen. Es gibt ja immer zwei Semifinals und ein Finale. Die überwiegende Zahl der Teilnehmer müssen ja in einem der Semifinals sich dann für das Finale qualifizieren. Das ist das erste Halbfinale ist am 7., das zweite Halbfinale am 9. Mai und das Finale ist dann am 11. Mai 2024. Und das Ganze findet in Schweden statt, nämlich in Malmö, in der gleichnamigen Malmö Arena. Und das hat ja den Hintergrund, meistens zu 99% ist es ja immer so, dass das Siegerland dann auch den nächstfolgenden ESC austragen kann. In diesem Falle ist es ja Schweden. Loreen hat ja mit Tattoo gewonnen und deswegen sind wir in diesem Jahr dann wieder in Malmö. Das ist zum zweiten Mal oder beziehungsweise sogar schon zum dritten Mal seit 1992. 2013 war das ja auch schon mal. Das ist auch mein erster ESC, wo ich zum zweiten Mal in die gleiche Stadt reise. Wir haben in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angeteasert. Es gibt ja tatsächlich so in den letzten Wochen Forderungen, insbesondere aus Schweden, Finnland und auch Island. Israel soll nicht am diesjährigen Eurovision Song Contest teilnehmen, soll ausgeschlossen werden. Da haben sich auch mittlerweile schon Politikerinnen und Politiker des Europaparlaments an die EBU gewandt. Mit dem Hinweis auf die militärischen Aktivitäten Israels in Gaza. Die Gruppe begründet die Forderung damit, dass Russland nach dem Angriff auf die Ukraine auch vom ESC ausgeschlossen wurde. Und jetzt hat der EBU-Generaldirektor Noel Kuran, heißt der, am Donnerstag bekannt gegeben, dass sowohl die Reference Group, das ist so eine Art Lenkungsausschuss, wo es um, ja, ich sag mal so Belange des ESC geht, da wird dann manchmal auch so diskutiert, ob ein Song zugelassen werden darf, weil er bestimmte Kriterien nicht erreicht und nicht erlangt und so weiter. Und auch die EBU-Geschäftsführung haben jetzt eine endgültige Entscheidung getroffen. Und sie haben sozusagen in einer Pressemitteilung gesagt, endgültig lehnen sie einen Ausschluss Israels ab. Die dürfen also daran teilnehmen. Eden Golan wird ja in diesem Jahr für Israel am ESC teilnehmen. Sie ist in einer Castingshow gewählt worden. Und Israel wird also ganz normal daran teilnehmen. Hintergrund war ja, die Hamas hat Israel am 7. Oktober mit einer Terrorattacke überfallen und über 1000 Personen getötet und entführt. Und das israelische Militär hat daraufhin Aktivitäten im Gaza vorgenommen, um die verantwortliche Hamas dort zu bekämpfen. Und dabei sind im Gaza mittlerweile oder in Gaza ist es auch bis heute zu vielen Toten gekommen. Die Leute sind dort tatsächlich umzingelt von Bomben, sage ich jetzt mal. Und auf beiden Seiten wird natürlich sehr heftig die Diskussion geführt. Und das ist sozusagen der Hintergrund. Ich glaube, damit ist es auch tatsächlich jetzt erstmal beigelegt, weil sich die EBU da tatsächlich jetzt darauf bezogen hat. Ja, Sonja, was meinst du? Ist das in Ordnung, dass Israel daran weiterhin teilnehmen kann? Boah, große politische Frage. Ja, ja. Wie ja schon das letzte Mal gesagt, dass das eigentlich ist, das ja nicht zu beantworten, weil es wirklich schwer ist. Aber wie du gesagt hast, da bin ich dabei. Es ist gut, dass es jetzt so eine endgültige Entscheidung einfach gibt, dass die EBU dann sagt, hey, so ist es und fertig. Weil eigentlich hatte man ja auch so das Gefühl, es ist jetzt ein bisschen abgekühlt in der Richtung, dass es so gefühlt waren ja vor diesen Entscheidungen in manchen Ländern, haben ja irgendwie mehrere gesagt, so ja, aber wenn Israel teilnimmt, dann will ich nicht. Aber jetzt so von denen, die gewonnen haben, hört man das ja nicht mehr. Also es ist ja jetzt so, weil, ja, dann das irgendwie nochmal zu bekräftigen, so ich habe jetzt zwar gewonnen, aber eigentlich will ich dann doch nicht, weil Israel ist ja dabei, habe ich jetzt so von keinem vernommen. Und dadurch ist das ja dann auch so ein bisschen abgeebbt wieder. Und jetzt kann die EBU ja einfach sagen, hier, wir haben gesagt, Israel nimmt teil und ja, wenn du nicht teilnehmen willst, dann machst du es halt nicht. Und dann müssen die Länder gucken, nehmen sie dann den Zweitplatzierten, hat der Bock oder nehmen sie dann gar nicht teil. Also es ist, wir haben jetzt zumindest da mal eine Entscheidung. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ich meine, die israelische Delegation wird nicht zum ersten Mal mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen unterwegs sein, aber das ist jetzt natürlich nochmal eine andere Nummer. Das wird für die auch kein Spaß. Das ist dann halt schade. Und dann hast du irgendwie eine 20-jährige Sängerin, die da irgendwie so im Fokus von allem dann noch steht. Ob das dann so toll ist, weiß ich nicht. Aber gut, wir werden es dann erleben und ja. Wir haben zumindest eine Entscheidung jetzt. Das ist ja auch schon mal was dann. Ja, genau, das finde ich auch. Und ich habe da auch noch mal tatsächlich drüber nachgedacht. Es ist tatsächlich auch immer so vor so einem ESC immer auch tatsächlich häufig so also aus der skandinavischen Ecke. Und da flackern dann tatsächlich immer so solche Forderungen auf. Israel soll da nicht daran teilnehmen. Aber eigentlich, wie du eben schon sagst, irgendwie ebbt das dann auch immer ganz schnell wieder auf und ist dann nachher, wenn der ESC dann auch stattfindet oder die ESC-Woche ist oder die beiden ESC-Wochen, dann ist das eigentlich auch schon fast gar kein Thema mehr. Also insofern ist das dann auch immer so ein bisschen fast so ähnlich, wie wenn die Saison losgeht, oh, wird jetzt wohl Liechtenstein dran teilnehmen. Also es sind dann auch immer so Themen, wo es dann so ein bisschen schwierig wird. Die EBU hat sich ja noch dazu geäußert in diesem Vergleich, ja, das ist ja wie Russland nach dem Angriff auf die Ukraine, aber da ist es ja halt dann auch tatsächlich, dass vorher Israel eben halt auch angegriffen wurde von der Hamas und sich da natürlich entsprechend auch verteidigt, ob das alles so richtig ist. Es werden ja auch Menschenrechtsverletzungen irgendwie kundgetan, aber ich glaube, die sind dann tatsächlich auch auf beiden Seiten da tatsächlich zu verzeichnen und das ist natürlich auch ganz, ja, ganz schwierig zu bewerten und ich halte mich da auch überhaupt nicht für so einen Nahost-Experte, der da jetzt drüber sprechen kann, also da verweise ich dann tatsächlich auch auf speziell auf die öffentlich-rechtlichen Angebote. Auch der Deutschlandfunk macht da ja auch des Öfteren da ganz interessante Beiträge über das, was so im Nahen Osten da gerade so passiert. Also ich glaube, das ist ein ganz schwieriger politischer Fakt. Aber ist gut, dass es dann jetzt tatsächlich erstmal so abgehandelt wurde. Ja, aber natürlich, also ich will das jetzt nicht so darstellen lassen, als würde ich diese Proteste da gar nicht verstehen. Weil so wie du es gesagt hast, natürlich gibt es da irgendwie jetzt dieses, was man irgendwie so dann als Verteidigung deklariert, dass da auch ganz viele schlimme Sachen passieren und mit vielen Toten, du hast es ja eben schon beschrieben, das ist ja nicht wegzudiskutieren. Und das ist ja dann auch ein valider Punkt, wenn man sagt, will man jetzt so ein Land, was da irgendwie solche Verbrechen begeht, ausgelöst von wie auch immer, ne, will man das jetzt dabei haben bei so einem friedlichen Musikwettbewerb, wie man ihn dann immer deklariert, dann wird natürlich auch so ein bisschen die Frage sein, wie die sich geben als Delegation und so, weil ich meine, ich hatte irgendwie jetzt so von der Künstlerin den Satz gelesen, als sie gewählt wurde, so ja, Israel darstellen jetzt erst recht und so. Ich weiß nicht, ob das dann so ein guter Weg da ist, da hinzugehen, so von wegen wir hier, also so ungefähr sich dann zu geben wie die Ukraine halt vor 2 Jahren, da hätte ich jetzt auch keine Lust drauf. Und das müssen wir dann halt vor Ort sehen, wie die sich dann geben, wie die sich artikulieren in diesem, also da wird es ja dann auch, na gut, Pressekonferenzen offizielle nicht mehr so viel, aber werden ja dann auch da irgendwie an, weiß nicht, diesen Fanclub-PKs, was auch immer es dann gibt, teilnehmen. Und da wird man sie, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen dran messen, wie sie sich dann dort darstellen. Ja. Ja, also wir stellen uns jetzt auch auf keine Seite. Das ist jetzt einfach tatsächlich so ein bisschen der mehr oder weniger neutrale Blick, den wir da drauf irgendwie halt haben. Und wir sind jetzt mal gespannt. Wir sind vor allen Dingen mal gespannt, welchen Song Eden Golan jetzt dann auf der Bühne dann zum Vortrage gibt. Wir können künstlerisch noch gar nichts bewerten, das kommt auch noch dazu. Genau, aber ich glaube, wenn der Song raus ist, das können wir gut bewerten. Ich glaube, im Nahen Osten, da lassen wir mal so ein bisschen die Finger davon. Ich glaube, das ist so. Mehr können wir da, glaube ich, nicht zu sagen. Ja, dann gibt es natürlich auch einen schönen Fakt, der dich jetzt wahrscheinlich nicht so interessieren wird, aber wahrscheinlich wieder Bastian, mit dem ich dann wieder im November dann darüber sprechen werde, nämlich der Junior ESC 2024. Da hat es jetzt eine Entscheidung gegeben, der 22. Junior ESC wird in Spanien stattfinden. Man ist ja eigentlich davon ausgegangen, dass dieser Kinderwettbewerb erneut in Frankreich stattfindet. Zoe Clasure hat ja mit Coeur gewonnen. Aber seit Mittwoch wissen wir jetzt, dass dieser Wettbewerb am Jahresende 2024 in Spanien stattfinden wird. Das ist der Zweitplatzierte des letztjährigen Junior ESC. Es ist allerdings noch nicht bekannt, in welcher Stadt das stattfinden soll. Die Bekanntgabe soll dann wohl etwas später folgen. Wahrscheinlich hat wohl das französische Fernsehen so langsam mal gesagt, so, das wird uns jetzt langsam ein bisschen zu viel, weil das wäre jetzt das dritte Mal innerhalb von 4 Jahren gewesen, dass das Land diesen Wettbewerb austrägt. Und insofern ging jetzt der Kelch sozusagen an Spanien weiter. Ich glaube aber, dass Spanien da auch, glaube ich, eine gute Veranstaltung auf die Beine stellen wird, weil die sind ja auch immer sehr feierfreudig. Und ich denke mal, das ist eigentlich eine gute Geschichte. Wir hätten eigentlich in Frankreich mal eine feste Halle bauen können. So hier, das ist hier. Ja, was genau. Weiß ich, wie Halle findet jedes Jahr genau. Der Junior ESC. Genau, die Junior ESC Halle in Nizza. Genau. Ja, genau. Das gucken wir mal. Da werden wir auch wieder drüber berichten. Da werden wir dann Sonja wieder in den Urlaub schicken und Bastian und ich werden da wieder drauf schauen, was sich da so bei dem Junior ESC dann wieder so tut. Aber das ist noch tatsächlich sehr lange hin. Wir wollen uns natürlich auf den richtigen Eurovision Song Contest beugen. So, jetzt machen wir den großen Schwerpunkt dieser Folge. Der Eurovision Song Contest, das deutsche Finale, hat am Freitag, den 16. Februar, stattgefunden. Ist übertragen worden beim ersten auf One in der Mediathek. Relativ spät, auch um 22, nein, eigentlich steht hier noch im Dokument 22:05 Uhr. Ja, es war noch später. Es hat leider noch eine sehr tragische Entwicklung in Russland gegeben. Der Regimekritiker Nawalny ist ja unter ominösen Umständen zu Tode gekommen in seiner Haft in Russland. Und darüber wurde dann natürlich an dem Abend ganz ausgiebig in Brennpunkten und auch in den Tagesthemen und so weiter auch besprochen. Deswegen haben sich da die Anfangszeiten alle sehr stark verändert. Und insofern war das dann alles ein bisschen später. Aber bevor wir jetzt natürlich in diese Show kommen, wir haben tatsächlich letzte Woche, als wir hier aufgenommen haben, wir haben da eigentlich gar nicht mehr drüber geredet, ob Sonja da überhaupt vor Ort ist. Und das war sie tatsächlich. Jetzt würde ich mich mal interessieren, wie war es denn so hinter den Kulissen? Oh, du willst jetzt die ganzen internen Geschichten. Nee, ich kann ja einfach mal so beschreiben, was es da zu sehen und zu tun gab. Es war eigentlich ziemlich analog zum letzten Jahr. Also erstmal letztes Jahr waren sie halt in Köln, dieses Jahr waren sie in Berlin. Aber es war so vom Ablaufplan, von dem, was die Presse da so gemacht hat, waren eigentlich gar keine wirklichen Änderungen, wenn ich so nochmal drüber nachdenke. Also das war ja an einem Freitagabend, war die TV-Show und Tage vorher wurde schon geprobt und ab Mittwoch durfte die Presse dann auch bei Einzelproben zugucken. Also nichts von Show drumherum, sondern es waren dann einfach die Künstler, die auf der Bühne standen und dann waren es so 2 bis 3 Durchläufe, meistens 3. Und dann wurde da dran geschraubt und wurde sich angeguckt, was kann man noch anders machen, was probieren wir hier und so. Und dabei durften Presseleute in der Halle sitzen, durften Fotos machen, keine Videos, Fotos machen, drüber schreiben, was sie gesehen haben und außerdem auch noch Interviews führen, dann so in separaten Räumen. Das war so der Ablauf. Mittwoch und Donnerstag war ich dann eigentlich jeweils so den kompletten Tag da in der Halle, mir das alles angeschaut, Bilder gemacht, mit den Ex gesprochen und so weiter. Und ja, Freitag war dann eigentlich der Tag zur freien Verfügung, weil im Gegensatz zu anderen Ländern ist es in Deutschland so, dass du die Generalprobe als Journalist nicht angucken darfst. Ja, deswegen, das so zum Ablauf erstmal und dann darfst du gerne alle deine Fragen dazu stellen, was da so passiert ist oder was dich so interessiert, was du jetzt nicht in der Show gesehen hast. Ja, also ich würde jetzt mal tatsächlich sagen, ich habe es ja eben schon mal ausgeführt, ich habe jetzt tatsächlich, weil ich jetzt leider, sage ich jetzt mal, nicht nur Podcast mache, sondern ja auch noch im Beruf nachgehe. Habe ich in dieser Woche gar nicht so wahnsinnig viel wirklich verfolgen können. Ich glaube, selbst Eurovision.de hatte, glaube ich, auch mal so Probensnippets oder so. Mich hat natürlich jetzt tatsächlich der Sieg von Isaac tatsächlich sehr überrascht. War das in den Proben schon erkennbar, dass der große Favorit ist? Ja, schon. Also da kann ich ein bisschen was zum Ablauf dann tatsächlich erzählen. Witzig ist erstmal, weil du gerade Isaac sagst, haben wir auch drüber geredet, auch mit seinem Medienteam, was dabei war. Eigentlich nennt man ihn einfach Isaac. Das ist so, also so die deutsche Aussprache, wie es nennt, also auch nicht Isaac, sondern Isaac. Und dann aber haben wir irgendwann rausgekriegt, so in englischen Interviews stellt er sich auch schon als Isaac vor und hat das auch, glaube ich, es gab dann ein für die offizielle ESC-Seite haben sie dann auch noch kurz ein Video aufgenommen, so hier, ich bin das und ich fahre für Deutschland zum ESC, da hat er sich dann auch schon Englisch ausgesprochen. Also ich glaube, das ist jetzt auch wieder so ein Durcheinander, das, wie wir es schon das letzte Mal mit Rück und Rick hatten, von wegen so, ja, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also es gibt jetzt irgendwie schon beide Aussprachen von ihm, die ihr beide benutzt, das vielleicht erstmal dazu. Und dann Proben, ich finde schon, dass es sich so langsam abgezeichnet hatte. Also so für mich auf jeden Fall, weil ich muss ehrlich sagen, wir hatten ja auch davor so ein bisschen schon mal über die Songs gesprochen, der Song war für mich so irgendwo so in der Mitte platziert. Weil wir machen ja dann immer so hier auch so unser Ranking da in der App, was finden wir am besten und was nicht und so. Da war das so in der Mitte und ich muss auch gestehen, dass ich irgendwie so vom Gefühl her dachte, okay, das ist ein Universal-Künstler, also schon mit Major-Label und so. Die sind froh, da überhaupt mal so eine Plattform für einen ihrer Künstler zu kriegen, weil es ja einfach, es gibt ja kaum Musikshows in Deutschland, schon gar nicht für diese Pop-Richtung, ihn da unterzubringen, ein bisschen coole Promo zu machen und das so mitzunehmen. Deswegen hatte ich ihn jetzt erst so gar nicht so arg auf dem Zettel, ehrlich gesagt. Und dann habe ich seine erste Probe gesehen und dachte, boah, was für eine Stimme. Was für eine Power in dieser Stimme und irgendwie was für eine Präsenz auch. Und das, obwohl er tatsächlich erst in der ersten Probe fast so aufgetreten, wie dann am Ende, hatte, glaube ich, jetzt im Finale noch so eine Jacke drüber, aber so, er ist ja auch in diesem Kapuzenpulli dann einfach aufgetreten. Was schon auf der Journalistentribüne war, schon so, ja, das ist aber noch nicht sein Outfit, oder? Das ist, wird der so, nee, der zieht noch was anderes an. Und nee, das war es eben nicht. Und er ist da einfach hingekommen, wie so der Typ von nebenan, der jetzt mal aber stimmlich so richtig einen raushaut. Und da habe ich schon gedacht, oh, das ist aber, also da ist wirklich was dahinter. Das kann schon irgendwie doch weiterkommen, als ich gedacht habe. Und vielleicht da nochmal auch so ein Probenhintergrund. Ich habe bei ihm zwei Durchläufe in der ersten Probe gesehen. Also es gab drei, aber ich habe den ersten, den zweiten gesehen, bin dann für Interviews raus. Und im ersten Durchlauf hatte er noch so Wände mit da stehen. Mhm. Das ist, also okay. Ihr kennt ja jetzt die Abschlussperformance, da war ja nichts auf der Bühne, war ja nur er. Aber er hatte so zwei Wände, die so ein bisschen schräg standen. Und auf die auch so diese Lichter projiziert waren, die er dann auch so im Hintergrundbild später noch hatte. Und die waren dann beim zweiten Durchlauf weg. Und das habe ich ihn natürlich später auch gefragt, was es damit auf sich hatte und wie es dann am Ende aussehen soll. Und immer, der hatte sich das eigentlich überlegt, dass er die haben will, diese Wände, um so ein bisschen so eine Enge zu symbolisieren. Die, also so, um auch diesen Stress noch mehr einzufangen, die dieser Song hat, durch so eine Enge. Und die Wände sollten dann weggezogen werden bei dem Moment, wo dann später so die Steadicam ihn so von hinten einfängt. Da sollten ja weggezogen werden, dass sich das so öffnet. Das war sein Gedanke dahinter. Und das sah aber wohl, also ich habe natürlich auch so ein bisschen durch Kameralinse geguckt, ein bisschen auf den Bildschirm und ein bisschen auf die Bühne. Das sah aber wohl im Kamerabild da nicht so gut aus, weil das so dann zurückreflektiert hat und so. Deswegen haben sie relativ schnell gesagt, wir nehmen diese Wände wieder raus. Und deswegen waren die am Ende dann auch nicht in der Bühnenshow drin. Aber das vielleicht noch so als Hintergrund, was Leute jetzt nicht gesehen haben. Und vielleicht überlegen sie sich ja auch wieder für Malmö mit Wänden, das so zu machen. Das noch dazu. Und dann fand ich es noch sehr interessant, weil ich hatte mit ihm halt auch einfach so ein 15-Minuten-Slot, also 5 bis 10 Minuten, kein 15-Minuten-Slot, dass ich mit ihm gesprochen habe in einem kurzen Interview. Und dann halt auch so generell, ja, wie gesagt, er hat mir das mit den Wänden da erzählt. Und dann noch gefragt, was ihm jetzt diese Teilnahme da bedeutet und der ESC. Und dann kam so eine Antwort, die mich schon doch irgendwie beeindruckt hat, weil er dann gesagt hat, ja, so viele Leute gucken dazu und alles. Und ganz ehrlich, also ich weiß jetzt schon, wenn ich das hier nicht gewinne, wenn ich hier nicht weiterkomme, ich weiß, das wird mich echt mitnehmen. Ich weiß, dass da, also so, weißt du, so, das war irgendwie so eine Aussage, so, dass du gemerkt hast, okay, der will da wirklich gewinnen. Und so, das würde dem richtig hart was ausmachen, wenn er das nicht schafft. Und das war so ein Eindruck, den ich dann von ihm hatte. Den ich davor irgendwie so einfach nur, als ich den Song gehört habe, hätte ich nicht gedacht, dass das so dahinter steckt. Wie gesagt, der hat ein Major-Label. Das ist auch derjenige von dem Feld, wenn wir das Feld einfach mal durchgehen, von denjenigen, die da mitgemacht haben. Von Anfang an ist das der, wo ich gesagt hätte, unabhängig ob ESC-Teilnahme oder nicht, der macht die Karriere danach. Also das ist derjenige, den du noch im Radio hörst. Das ist derjenige, der du, was weiß ich, so hier, da, ein Kampagnensong da im Fernsehen und da Auftritte und so. Das ist derjenige für die Karriere einfach. Jetzt abgesehen davon, dass Max sowieso schon die große Karriere hat und so, Rick sowieso sein anderes Business noch mit, was er da alles vertont und so, das ist der Sänger für die Karriere. Das hätte ich von Anfang an gedacht. Aber dass er auch wirklich so dahinter ist und sagt, boah, wenn ich das hier nicht schaffe, das würde mich richtig nerven so. Also das fand ich eine starke Aussage. Und dann habe ich natürlich auch so mit dem Wissen dann noch die zweite Probe angeguckt und nach der zweiten Probe eigentlich schon gedacht, okay, der wird die Jurys gewinnen. Ich wusste nicht, ob er das ganze Ding gewinnt, da war ich mir unsicher, aber ich war mir sicher, dass er die Jurys gewinnt. Und ich habe unser Dr. Eurovision, liebe Grüße, mit dem habe ich das im Pressezentrum dann geguckt, die Show Freitagabend. Ich habe ihm die Wette angeboten. Ich habe gesagt, Isaac gewinnt die Jurys, willst du dagegen wetten? Er wollte nicht dagegen wetten. Er hatte dieses Gefühl dann irgendwie auch. Und also das finde ich schon, wenn man das jetzt so im Verlauf erzählt von den Proben, das ist für mich dann schon da sehr gewachsen. Ich wusste nicht, ob er das ganze Ding gewinnen kann, aber ich habe dann schon gedacht, okay, da ist schon einiges dahinter und der wird gut abschneiden. Und also ich wusste, dass es ihn auch sehr ärgern wird, wenn er nicht gewinnt. Ich dachte, ja, vielleicht schafft er es ja doch irgendwie. Und so ist es dann gekommen. Um welchen Wetteinsatz wäre es dann gegangen bei dir und das Dr. Weiß ich nicht. Ach so, okay. Das wäre ja noch auszumachen gewesen, ja, aber okay. Ich weiß nicht, ich habe so auf ein Kaltgetränk in Malmö spekuliert. Na, oder so. Okay. Aber wie gesagt, wollte sich ja inhaltlich nicht drauf einlassen, weil er vermutlich dann ein ähnliches Gefühl hatte. Mhm. Also das war ja auch, irgendwie war das so ein Juryauftritt, fand ich. Mhm. Unabhängig davon, wir können es ja jetzt schon mal vorwegnehmen, er hat ja die Höchstpunktzahl bei Jurys und beim Televoting bekommen. Ja, ja. Aber ich fand, das ist sowas, so ein starker Sänger, so ein kraftvoller Sänger, das ist irgendwie was die Jurys kickt, fand ich. Und letztes Jahr hatten wir einen Jury-Sieger, der nicht so stark war, also zumindest lange nicht so stark wie Isaac jetzt, fand ich. Da war es für mich irgendwie dieser Auftritt hat für mich Jury-Sieger ausgestrahlt. Für dich auch? Ja, also ich, wie gesagt, auch mit diesem Erstblick sozusagen auf die Show, ich habe, wie gesagt, auch tatsächlich nicht die Proben und so weiter gesehen. Ich muss leider ehrlich zugestehen, dass ich nicht so angetan bin von dem Ergebnis dieses Vorentscheids. Also ganz bewusst sage ich jetzt das Ergebnis. Ich glaube, dass wir damit leider auch wieder keinen Blumentopf gewinnen werden, weil es dann doch vom Song her dann doch wieder so ist, dass es dann leider auch wieder im letzten Drittel irgendwo sich abspielen wird. Ich glaube, es ist nicht außergewöhnlich genug. Und ich glaube, dass das leider nicht wirklich der richtige Griff irgendwie auch gewesen ist. Man muss aber natürlich zugestehen, wie du schon sagst, beide Höchstzahlen, einmal von der Jury und auch vom Publikum. Das muss ja irgendwas ausgelöst haben bei den Leuten. Und für mich war es dann tatsächlich auch nicht mein eigener Favorit. Also das geht ja sowieso meistens auseinander. Ich habe da sicherlich auch einen anderen Geschmack als das, was letztendlich nachher da auch gewinnen wird. Aber ich habe schon eher so am Ende tatsächlich so gedacht, dass es beispielsweise der Rick irgendwie halt macht, weil es natürlich schon eine sehr außergewöhnliche Performance war und das ist eigentlich, ich sag mal so, größtenteils in der ESC-Bubble auch eigentlich so erwartet worden. Aber wie das eben halt auch mit so einem Fan-Favorite auch dann manchmal ganz oft ist, die Fans können sich natürlich da auch manchmal sehr stark dann auch täuschen mit der ganzen Geschichte. Und bevor wir da jetzt so in die einzelnen Songs dann auch tatsächlich so einsteigen, da können wir das ja dann nochmal ein bisschen intensiver dann auch besprechen. Aber ich finde es ein bisschen schade, weil ich glaube, es geht ja nicht unbedingt so sehr darum, was wir wirklich irgendwie gut finden, sondern mit welchem Song haben wir da wirklich auch die größten Chancen und die sehe ich bei dem Isaac irgendwie halt wirklich nicht. Also ist eher für mich ein bisschen enttäuschend. Wer war denn dein Favorit? Drehen wir es mal so hin. Naja gut, mein Favorit, ich glaube, das habe ich auch schon, letztes Mal habe ich es schon mal gesagt, war die Budin, wobei mir war auch das… Auch mit Bühnenshow? Ja, auch mit der Bühnenshow, aber ich wusste auch, klar, die gewinnt nicht. Also die wird irgendwie zweite, dritte, das ist ja auch tatsächlich und ich habe dann tatsächlich irgendwie auch so gedacht, ja, der Rick hat schon tatsächlich so das beste Potenzial, wo ich so dachte, ja, der kann das wirklich auch reißen. Ob er es gewinnt, ist ja immer so eine Geschichte, da sind wir uns immer alle ganz, ja, der wird das machen und so weiter. Aber wir haben jetzt im Moment gerade, es sind, glaube ich, 15 Songs oder so, sind jetzt gerade bekannt von den 37. Da kann tatsächlich auch noch eine ganze Menge irgendwie halt passieren. Es ist schon auch eine ganze Menge passiert, sodass ich glaube, dass der Isaac da auch eher, da auch schon im unteren Drittel irgendwie halt stattfindet. Und das finde ich natürlich ein bisschen schade, weil vielleicht machen wir jetzt auch schon mal so ein bisschen die Schleife so mal auf das große Ganze. Es gibt für mich so zwei Dinge, wo ich so sage, es gibt wirklich Teile, die ich ganz schrecklich fand an diesem Abend. Und es gab so... Ich hätte noch ein bisschen was zur Musik, aber dann können wir das schrecklich in der Show besprechen. Ja, ich würde gleich mal dann die Songs einfach mal so im Einzelnen einfach vielleicht, glaube ich, dann besprechen. Okay. Es gibt da irgendwie ganz schlimme Sachen und bei der Musik muss ich sagen, die hatte dieses Jahr schon tatsächlich sehr viel Gutes. Es hat mich wirklich schon sehr beeindruckt, dass wir das wirklich schon so einigermaßen divers auch Musik zur Auswahl stand. Ich kann mich dran erinnern, insbesondere vor 2 Jahren, wo wir eigentlich fast lauter nur Radiosongs irgendwie hatten. Und das war dieses Mal wirklich schön, abwechslungsreich. Es hat auch Spaß gemacht. Ich weiß nicht, also ich las dann immer so in den sozialen Medien halt auch aus der Bubble, oh Gott und wie furchtbar die Bühnenbilder und so weiter. Im Großen und Ganzen muss ich ehrlich sagen, man hat sich, ich würde mal sagen, bis auf eine Ausnahme, hat man sich wirklich sehr viel Mühe für jeden einzelnen Künstler irgendwie gemacht. Und das war größtenteils war das irgendwie schön. Ich fand eigentlich auch das Bühnensetting fand ich schon mal sehr, sehr schön. Das war natürlich schlicht, aber es war tatsächlich auch wirklich gut zu gucken. Und insofern an der Stelle fand ich es schon mal irgendwie ganz schön. Den Rahmen, muss ich sagen, der ist tatsächlich noch ein bisschen diskussionswürdig da in der Hinsicht. Wollen wir da vielleicht schon mal auf diese Klammer so ein bisschen eingehen? So was da drumherum passierte? Oder wolltest du noch was anderes sagen? Ich wäre eigentlich erstmal bei der Musik geblieben. Ja, dann machen wir erstmal die Musik. Dann machen wir erstmal die Musik. Wollen wir in der Startreihenfolge vorgehen? Können wir auch machen. Ja. Mhm. Da haben wir als erstes 99 mit Love on a Budget. Ja, das war so der Song, bei dem man dachte, ja, der ist halt auch dabei. Das ist schön, war irgendwie. Das Gute daran war ja, dass man mal ein Bandsetting hatte. Es war natürlich dadurch, dass er jetzt als erstes gestartet ist, ist dann nicht mehr so aufgefallen, aber es war, da war einfach mal eine ganze Band da, dann haben sie noch ein Gitarrensolo eingebaut, was natürlich dann irgendwie auch alles vom Band kommt, gut, aber war irgendwie, es war einfach ein sympathischer Auftritt, ne? Also so auch so, ich habe ihn ja dann auch getroffen, einfach so ein total sympathischer Typ und ja, hat irgendwie Spaß gemacht, aber da war auch von Anfang an klar, der wird das Ding jetzt nicht gewinnen. Ja, das ging mir auch so und ich fand eigentlich den als Opener irgendwie dann zu nehmen, fand ich auch eher ein bisschen schwach. Also ich hätte da tatsächlich irgendwie eher was Treibenderes oder so irgendwie an den Anfang gestellt. So war das dann eher erstmal, also wenn man jetzt so gar nichts mit dem ESC oder mit dem Vorentscheid zu tun hat, dann hätte man jetzt erstmal so gedacht, was ist das? Also mir ging das insgesamt bei dem Song so, auch wo ich es dann irgendwie halt tatsächlich immer nur so auf der Tonspur dann gehört habe. Das war für mich so ein Song, ja, der plätscherte so ein bisschen immer so vor sich hin. Also das ist gut viel Musik, aber da kann man auch nicht so viel an einem Refrain festmachen oder so. Ich glaube, wenn wir das zum ESC geschickt hätten, wäre, glaube ich, auch so eine Geschichte, dass ich dachte so, ja gut, also guter Musiker und auch eine tolle Geschichte, war ja irgendwie auch sein Bruder mit auf der Bühne und so und dann nochmal so mit diesem Gitarren-Solo, um nochmal so ein bisschen so zu zeigen, ja, ist auch schon richtig ein ernstzunehmender Musiker. Aber es war jetzt nicht so der wahnsinnig große Burner irgendwie, würde ich jetzt mal sagen, ne? Und dann haben wir Leona mit Undream You. Was ich da ja tatsächlich irgendwie ganz schön fand, war, das war eine Aufnahme mit einem One-Shot. Also es gab irgendwie nur eine Kameraeinstellung. Also es war so ein erstmal Heranzoomen an sie, an Leona. Dann wurde sie so ein bisschen umkreist, sodass man auch nochmal so das Publikum auch nochmal sehen konnte dabei. mit, ja, die Kamera zog sich nach vorne, nach hinten. Also es war aber, wie gesagt, und ich finde ja diese One-Shots irgendwie halt auch ganz schön. Also ich kann mich im Moment beim ESC, glaube ich, an zwei erinnern. Einmal Tränchen Osterhus und ich glaube, Barbara Pravi war doch, glaube ich, auch ein One-Shot, oder waren das auch mehrere Kameraeinstellungen? Nee, ne? Das war, nee, das war ja, da kam ja am Ende diese wackelnde Steadicam für die letzte Minute. Ja, genau, genau. Also das finde ich immer so für solche sehr stimmungsvollen Balladen, fand ich das, finde ich sowas immer ganz schön. Ich finde total unverdient, dass sie den letzten Platz gemacht hat. Also das fand ich nicht. Dafür war es dann, ich persönlich habe mir da nochmal so aufgeschrieben, das ist natürlich so eine kleine, leise, sehr stimmungsvolle Ballade. Da hat mir tatsächlich beim Live-Eindruck tatsächlich so ein bisschen so noch so 10% irgendwie gefehlt, die das Ganze so noch ein bisschen abgerundet haben. Weiß ich, wahrscheinlich war sie auch aufgeregt. Aber das war so ein bisschen, dass ich so dachte, aber das war für mich niemals der letzte Platz. Ja, es war halt auch, sie ist ja letzte geworden, eigentlich nur wegen so einem Twist im neuen Voting-System. Ne? Ich weiß nicht, ob wir da, können wir nachher nochmal näher drauf eingehen, aber sie war ja bei den Jurys, hatte sie ja deutlich mehr Punkte als derjenige, der eigentlich bei den Jurys auf dem letzten Platz war, und das durch diese Umrechnung dann. War für mich auch kein letzter Platz. Ach, sie war so bezaubernd und so schön da im Kleid und Bodennebel. Und natürlich hast du durch One-Shot und so hast du dann nicht diesen, oder es ist schwieriger, so diesen Wow-Moment, nachdem ich immer schreie, irgendwie zu kriegen. Da kann dann keine Kamera aufziehen oder irgendwie sowas, weil es halt immer, es muss ja alles in der Bewegung sein. Oh, dieser Steadicam-Mensch, ey, was für eine Leistung da über 3 Minuten, schon total geil. Es war wirklich schön und stimmungsvoll, und dieses Lied ist ja auch schön, und also hat mir einfach gut gefallen. Ist jetzt auch, und das wird man irgendwie häufiger jetzt, werden wir jetzt noch häufiger sagen, ist kein Siegerlied gewesen, aber ist ein schönes Lied gewesen, und ich fand es toll, dass sie dabei war. Sie war wirklich sehr bezaubernd und hat mir gut gefallen, und ey, soll sich wirklich keinen Kopf machen, dass sie der Letzte geworden ist. Nein, ich glaube, das sollten sich alle nicht machen, weil die waren tatsächlich auch alle auf ihre Art waren sie sehr gut, und ich fand auch, man hat sich da auch bei den Inszenierungen schon, ich sag mal, bis auf einen, da kommen wir auch, glaube ich, gleich noch dazu, also in meinen Augen hat man sich da wirklich auch wirklich sehr gut Gedanken gemacht, und das war schon ein Quantensprung gegenüber dem, was so die letzten 1-2 Jahre im deutschen Vorentscheid so stattgefunden hat. Und insofern ist es dann halt, ja, also die waren alle ganz, ganz toll. Ja, aber Isaac, haben wir da schon alles gesagt? Ja, ich sag vielleicht gleich noch was, wenn wir zurückkommen, so ein bisschen im Vergleich. Weil, also, wir haben es ja eben gesagt, er hat einfach beide gewonnen, Jurys und Televoting. Ja, dann machen wir Rick das so. War aber der, ja, war von vielen der Favorit. Vielleicht, da habe ich nochmal so ein bisschen so einen Vergleich, weil ich natürlich überlegt habe, warum. Und das würde ich aber dann gleich an der entsprechenden Stelle dann anbringen. Dann hatten wir von Galant die Katze. Ich muss sagen, ich war ja am Anfang, also beim ersten Mal hören war ich sehr, sehr skeptisch. Aber wenn man sich natürlich mit dem Text ein bisschen näher beschäftigt, ist es natürlich alles andere als jetzt irgendwie so ein Quatschlied. Das geht ja so in diese NDW-Ecke und so weiter, haben wir auch schon 100 Mal irgendwie auch runterdekliniert. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, der Auftritt war tatsächlich auch nochmal ein Quantensprung. Ich habe mir hier aufgeschrieben, leider geil. Und sie haben tatsächlich auch so ein bisschen, also tatsächlich auch in meinen Augen so ein bisschen die Hütte abgerissen. Also man hat das irgendwie tatsächlich, es ist auch übergesprungen beim Publikum. Die Leute hatten Spaß, die beiden hatten auch Spaß mit ihrer Nummer und haben da wirklich auch, ich würde sagen, auch alles gegeben. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Das war tatsächlich vielleicht schon mal so der erste Anklang, dass man so dachte, ja, das könnte vielleicht was werden. Auch wenn man sicherlich tatsächlich im Internationalen vielleicht nicht so gut transportieren kann, weil eben in Deutsch. Und das ist natürlich dann immer so schwer, dann auch noch so die Message dieses Songs so ein bisschen weiterzutragen. Aber das hatte schon sehr viel Gutes, fand ich. Ja, das war cool. Also es war irgendwie so, man hat denen einfach abgenommen, dass sie das sind. Und das war eben auch so, ich meine, das Lied ist ja nicht für den ESC geschrieben. Die haben das einfach, das war einfach ein ganz normales Lied von der Band, das sie dann eingereicht haben. da noch irgendwie ein Fact, sie haben mir noch erzählt, dass sie eigentlich ein anderes Lied einreichen wollten, das heißt Sex in Wien. Und waren sich dann aber nicht sicher, ob das geht mit Sex im Titel oder ob es da irgendwie Probleme geben könnte. Und dann haben sie sich für Katze entschieden. Aber also man merkt, das ist einfach deren Sound. Das, so sind die einfach. Die haben sich jetzt nicht für ein ESC verstellt oder so, sondern das ist einfach deren Ding mit diesem NDW, Industrial, so ein Mix aus allem. Und da sage ich auch wieder, das ist jetzt für mich nicht wirklich ein Gewinnersong gewesen, aber cool, dass sie dabei waren und sie haben ja auch sowohl bei Juries als auch im Televoting haben sie ja ordentlich abgeschnitten. Also hatte man ja auch überlegt, dass so vielleicht verstehen es die Leute nicht und dann ist das eher ein Kandidat für unten, aber sie waren da solide im Mittelfeld unterwegs. Und ja, es war ein cooler Farbtupfer. Ich glaube, das ist auch sowas, woran sich Leute auch erinnern, so hier, ach, an die Katze, ne? Also. Ja, da baut man ja auch ein bisschen was auf, so im kollektiven Gedächtnis für die nächsten Jahre. Dann, das sind so Sachen, die kann man dann da tatsächlich auch immer noch wieder anbringen. Mensch, wir haben schon im Vorentscheid ganz tolle Sachen gehabt. Und vielleicht ist das auch so eine Geschichte wie mit Rosenstolz irgendwie, die ja da auch damals nicht den ESC gewonnen, den Vorentscheid gewonnen haben, aber doch eigentlich auch eine super Karriere dann hingelegt haben und so. Und ich glaube, vielleicht ist das so was Ähnliches. Also das kann ja auch, kann ja wirklich auch wirklich was bringen halt, ne? Dann haben wir den Wildcard-Gewinner Florian mit Scars. Das ist der Beitrag, wo ich so denke, da hat man sich, finde ich, keine Gedanken gemacht, wie man ihn vorteilhaft auf die Bühne stellt. Also man hat ihn tatsächlich wirklich auf so eine schwarz-weiße Bühne gestellt, unter dem Motto, so jetzt mach mal. Die Stimme war soweit okay. Leider ist der Song ja auch eigentlich, der kann auch den anderen Beiträgen auch in keinster Weise, finde ich, das Wasser reichen. Das hat aber nichts mit dem Florian zu tun, sondern das ist tatsächlich und so wie man, glaube ich, gehört hat, ja, haben die sich auch wirklich erst seit letztem Freitag dann Gedanken gemacht, was machen wir denn jetzt eigentlich auf der Bühne? Und ich finde, so sah es eigentlich auch aus, ne? Gab es bei den Proben noch irgendwelche Variationen, dass sie noch mal irgendwas ausprobiert haben? Nee, also nichts im größeren visuellen Sinne. Also ich fand auch, da haben sie ihn ziemlich verhungern lassen. Aber es war ja mit Ansage. Wir haben ja, können wir vielleicht mal auf unsere letzte Folge verweisen, da haben wir ja dieses Format Ich will zum ESC und dieses Finale davon besprochen. Und das war ja genau das, was ich da gesagt habe, dass sie eigentlich dieses Finale viel zu spät gemacht haben. Und alle anderen Acts konnten sich schon ewig Gedanken machen, wie will ich das inszenieren und so, wie soll das aussehen. Und dann kommt er so ein paar Tage vor Probenbeginn und weiß dann erst, dass er teilnehmen wird. Und genau so sah die Performance dann ja auch aus. Und da konnte er ja jetzt dann überhaupt nichts für. Also da hätte man mehr Vorlauf gebraucht. Und da hat man ihn einfach ein bisschen verhungern lassen. Ich fand ihn stimmlich viel besser als in diesem Finale. Das hat er mir auch erzählt, dass er jetzt dann lange nicht mehr so nervös war wie bei diesem Clubkonzertfinale. Clubkonzert, meinte er, ist auch der Sound ein bisschen schwieriger, man hört sich da schlechter und so. In der Fernsehproduktion ist das alles entspannter und das hat man ihm total angemerkt, fand ich. Also er hat ja viel sicherer gesungen. Es war ein guter Auftritt, das ist auch, weißt du, der war so schlecht bei den Jurys, das tat mir so leid. Der hat von allen Jurys die niedrigste Punktzahl jeweils bekommen und war da abgeschlagen letzter. Das wurde der Sache jetzt auch nicht gerecht, ganz ehrlich. Also da muss er sich auch nicht eingraben. Das war alles völlig gut und so. Aber ja, wie gesagt, wurde er auch so ein bisschen hängen gelassen, einfach von diesem System, dass er so spät dazu kam. Ja, und ich finde, da ist es tatsächlich so. Das ist jetzt eigentlich ein schönes Beispiel. Bei Florian hat man sich nicht so viel Gedanken gemacht. Und so waren aber die letzten zwei Jahre die Vorentscheide oft, ne? Also das naja gut, letztes Jahr würde ich noch so ein bisschen rausnehmen, ja, da waren ja Sie schon wieder mehr drin, aber gerade der vor zwei Jahren, da war ja alles so, ja, hingestellt, macht mal, also so wirkte es nach außen. Ja, das stimmt, genau. Aber was heißt, haben sich nicht so Gedanken gemacht, war ja einfach keine Zeit dafür. Also es ist ja, die hätten einfach für den Vorlauf sorgen müssen. Das war doch auch vor zwei Jahren, wo sie den einen auf den Stein gestellt haben, glaube ich, ne? Das war doch auch irgendwie das war letztes Jahr, ja, das war letztes René Jahr. Miller. Das war aber einfach eine blöde Idee. Also ich glaube, es war auch mit seiner Idee und das ist halt einfach komplett schief gegangen. Das hätte ihm jemand ausreden müssen, dass es nicht passiert. Ja, das stimmt. Das ist für mich auch immer noch so das Mahnmal für schlechte Inszenierung. Aber es war überhaupt eine Inszenierung, ne? Also so, das war nicht so, auf die Bühne gestellt, mach mal, wir machen ein bisschen Schwarz-Weiß-Visuals im Hintergrund. Obwohl ich das tatsächlich auch gar nicht so schlimm finde. Ich finde, es muss nicht immer irgendwie gleich immer Deko irgendwie auf der Bühne stehen. Wenn das gut ausgeleuchtet ist, kann es auch sehr stimmungsvoll sein. Weil wenn man vielleicht so oldschool sagt, der Song sollte oder die Musik sollte im Vordergrund stehen, ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Man muss nur, finde ich, sich wirklich auch da Gedanken machen. Also ist egal, ob man jetzt irgendwas, ob man da viel Deko reinstellt oder gar nicht, aber ich finde, man sollte sich dann schon über Kameraeinstellung, über Beleuchtung und Visuals sollte man sich da schon wirklich auch ein bisschen langfristiger Gedanken machen. Und ja, und das war irgendwie so, fand ich so ein bisschen schade. Also Verschwörungsmythologen könnten jetzt sagen, ja, die wollten unbedingt die Wildcard schlecht stellen. Das glaube ich nicht, aber könnte man irgendwie, ist irgendwie so dann so ein bisschen traurig, ne? Dass man das irgendwie, zumal das ja schon ein sehr aufwendiges Format und eine Show irgendwie war mit diesem Auswahlverfahren und so weiter. Und am Ende macht man da nicht so wahnsinnig viel draus. Das finde ich halt so schade daran. Ja, es war einfach, es hat nicht das Potenzial entwickelt, das es gehabt hätte. Und ich weiß nicht, ob hast du den Twist gesehen in seinem Outfit, der die Narben symbolisieren sollte? Nee. Das war nämlich, also von der Idee her gar nicht so schlecht, aber es war einfach, glaube ich, nicht zu erkennen. Wenn er es mir nicht erklärt hätte, hätte ich es vielleicht auch gar nicht gesehen. Er hatte so Sicherheitsnadeln an seinem Outfit. Okay. Also so ziemlich viele, ich glaube sogar irgendwie so am Unterarm unter anderem hatte er welche und das sollte so symbolisch für die Narben stehen und ich glaube, dass man das einfach nicht erkannt hat, also dass man das im Bild einfach nicht erkennen konnte. Ja, ja, genau. Und deswegen ist so, dann hast du irgendwie so Ideen, aber du hast gar nicht die Zeit, das auszuarbeiten und dann ist es auch für die Leute nicht zu erkennen. Das war bei ihm einfach dann eklatant und da kann er ja nur wirklich sehr wenig für. Also wahrscheinlich noch eine Woche länger Vorlauf hätte er Zeit gehabt oder so, sagen wir mal insgesamt 2 Wochen, da wäre wahrscheinlich vielleicht auch schon ein bisschen mehr dabei rausgekommen. So ist das natürlich irgendwie, ja, also das ist natürlich auch alles nicht so klasse. Ich würde fast behaupten, jetzt kommen wir tatsächlich so zu diesen Favoriten, die so im Vorwege eigentlich so besprochen wurden. Die waren eigentlich so, so das, was ich immer dann so verfolgt habe, eigentlich dann tatsächlich auch eher so in dieser zweiten Hälfte. Tears Like Rain habe ich schon eben gesagt, Bodine Monet, ich habe mir in großen Lettern hier aufgeschrieben, dass es ein ESC-Auftritt, aber das ist natürlich so meine ganz persönliche Meinung dazu. Trotzdem muss ich sagen, was mich an dem Auftritt tatsächlich auch sehr beeindruckt hat, ist, dass sie sehr, sehr locker auf der Bühne war. Also sie hat das, glaube ich, genossen, diese 3 Minuten ihren Song da zu präsentieren. Ich fand das sehr schön mit diesen Background-Sängerinnen. Man hat die sogar auch mal dann in der Kamerafahrt jede einmal auch gesehen. Also es sind nicht irgendwie Background-Sängerinnen, die irgendwo so in der Ecke oder vielleicht hinter der Bühne irgendwie stehen und das einsingen, sondern das war Teil des Auftritts. Mit dem Baum, der sie vorher umgeben hat, der dann nachher hochgezogen worden ist. Gut, das ist Geschmackssache. Ich fand es aber insgesamt alles sehr schön, hell, positiv und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Der Song ist tatsächlich auch so in meiner allgemeinen Playlist im Moment so drauf. Ich finde den Refrain, die Hook finde ich einfach sehr schön. Und ich hätte mich tatsächlich gefreut, wenn wir die nach Malmö geschickt hätten. Von den Siegchancen kann ich nicht sagen, aber das war so tatsächlich an dem Abend auch so ein bisschen so mein Highlight. Ja, also ich fand sie ja sowieso super. Ich habe ja auch vorab mit ihr geredet und dieses Lied ist ja in der Studioversion ja auch einer meiner Favoriten gewesen. Und war ja zum Beispiel auch in unserer, die App, auf die wir uns immer beziehen, die My Scoreboard-App, da war sie ja tatsächlich auf 1 auch. Also so auch so ein bisschen der nächste Fan-Favorite gewesen. Bei dem Auftritt, als ich den in der Probe gesehen habe, habe ich gedacht, Gewinner-Vibes hat er nicht. Also es war jetzt nicht so schlimm wie letztes Jahr mit Patty Gurdy, die ja dann wirklich am Ende auch Letzte wurde, soweit ich mich da erinnern kann. Wo man auch dachte, okay, das ist jetzt von der Studioversion, ist das, was man da hinschicken könnte und so, von der Künstlerin auch. Aber das war dann stimmlich nicht doll und das war Inszenierung, die ist ja einfach nur aus diesem Baströckchen rausgestiegen und das war's. Also da war live überhaupt nicht viel dahinter. Das fand ich bei Bodine viel besser. Also sowohl in ihrer Live-Präsenz, Gesang, Umsetzung war alles viel besser. Gesang übrigens, das habe ich bei ihr auch krass gemerkt, dass ich dachte, okay, das ist einfach im Fernsehen klang das nicht so gut, wie es von der Probe in Erinnerung hatte, bei allen jetzt. Also das ist nicht nur speziell bei ihr. Dass ich dachte, der Sound im Studio war irgendwie geiler als das, was am Fernsehen dann rauskam. Das ist mir dann nur so aufgefallen, weil ich habe ja die Proben waren ja live in der Halle. Dann die Live-Show habe ich im Pressezentrum geguckt, also auf dem Fernsehen. Das ist mir bei allen aufgefallen, bei ihr dann auch. Aber da der Fernsehzuschauer den Unterschied nicht kennt, ist es dann auch was man, glaube ich, in der späteren Betrachtung auch vernachlässigen kann. Das mit dem Gestrüpp, sie war die Erste, die geprobt hat am Mittwoch. Und dann wird da irgendwie so ein Gestrüpp rausgefahren. Ich dachte, oh, nicht schon wieder so Gartenkram wie letztes Jahr. Bitte nicht. Es ist ja dann zum Glück relativ dezent. Also es ist ja, Anita Russo ist ja irgendwie die ganze Zeit durch diesen Garten gewandelt, 3 Minuten lang letztes Jahr. Dieses Mal war es ja einfach, eigentlich war es ja nur für dieses Startbild. Also dass der Kameramann sie so durch dieses Gestrüpp da filmt, war auch ein witziger Moment, weil bei irgendeiner Probe, als es losgehen sollte, hat der Mann mit der Steadicam halt erstmal den Eingang durch das Gestrüpp gesucht, wo er denn jetzt filmen kann. Das hat einen Moment gebraucht, bis er diesen Punkt gefunden hatte, in dem er sie dann überhaupt so filmen kann, wie es geplant war. Dafür war das ja eigentlich visuell, war das dann ganz nett, so fürs Fernsehen, und dann wurde das ja hochgezogen und ja, hat sich dann so ein bisschen ins Bühnenbild mit eingereiht, so nett beleuchtet. Und ich fand tatsächlich dieses Lebhafte, was du gerade beschrieben hast, das hat mir auch gut gefallen, mit diesen Background-Sängerinnen, die dann wirklich auch zu sehen sind, die da auch so, wie gesagt hast, diese Kamerafahrt, wie sie sich alle in die Kamera gedreht haben, das war alles ganz, ganz cool irgendwie. Hat mir gefallen, war ein schöner Auftritt, war für mich trotzdem kein Gewinnerauftritt. Und der nächste Punkt, der dann noch dazu kommt, wäre so ein bisschen diese Präsentation gewesen, die sie dann so ein paar Monate jetzt hätte machen müssen für Deutschland zum ESC, dass ihr Deutsch halt einfach nicht so ganz gut ist, was ja ist alles völlig okay. Aber ich weiß, das wäre vielleicht auch für sie so ein bisschen so eine Qual geworden. Also natürlich hätten dann viele irgendwie gesagt, sie wollen irgendwie ein Statement von ihr auf Deutsch und alles. Und da kann ich ja vielleicht auch mal so ein bisschen erzählen. Ich habe ja vorab mit ihr ein Interview über Zoom gemacht und dann habe ich sie auch noch mal kurz getroffen in Berlin. Und jeweils davor, als ich diese Interviews ausgemacht hatte, hat sie mir schon geschrieben, immer auf Deutsch und so, ja, kannst du mir schon mal die Fragen vielleicht schicken, was du mich ungefähr fragen willst, dann kann ich das schon mal vorbereiten, damit ich das auf Deutsch beantworten kann. Also so, sie war da wirklich, ich glaube, das hat sie mit jedem gemacht, mit dem sie ein Interview geführt hat. So, ja, kannst du mir es schon mal schicken, wenn ich es auf Deutsch beantworten soll, dann bereite ich mich vor. Und so hat sich da wirklich auf jedes einzelne Interview akribisch vorbereitet, um das irgendwie auf Deutsch machen zu können und sowas. Es ist super engagiert, super toll und so. Aber was für ein Stress da auch dahinter ist, ne? Also, und natürlich der NDR wird dann wahrscheinlich auch eher sagen, so, ja, versuch das bitte auf Deutsch zu machen, ne, wenn du hier für Deutschland zum ESC willst. Und das hätte, glaube ich, da hätte sie sich so einen Stress gemacht dann. Und ich weiß nicht, ob das für sie so gut gewesen wäre. Da hätte sie mir irgendwie so leid getan. Also ich habe dann, als wir in Berlin gesprochen haben, habe ich gesagt, komm, das ist jetzt, wenn das einfacher ist, wir sprechen einfach kurz auf Englisch. Das ist alles überhaupt kein Problem, ne? Also, aber du weißt ja dann auch die Diskussion, fährt jemand für Deutschland hin und spricht dann aber Englisch im Fernsehen oder so. Du kennst ja diese ganzen Kartoffelmenschen, die dann kommen und kommentieren. Wir haben sie ja jetzt auch schon, die andere Sachen kommentieren. Ich weiß nicht, ob das für sie dann am Ende so glücklich gewesen wäre. Klar, es geht am Ende um den Auftritt, um die Musik, um diese 3 Minuten in Malmö. Aber du weißt das ja auch, was alles dann so im Vorlauf da passiert. Und wie sie sich da in jedes Interview reingefuchst hat. Ich meine, wie viele Interviews hätte sie dann gehabt zwischendrin? Das wäre ja mega stressig gewesen. Und wahrscheinlich hätte auch nicht jeder gesagt, so, ja komm, machen wir in Englisch alles gut. Sondern hier, wir wollen aber einen deutschen O-Ton und du bist auch für Deutschland hier und was weiß ich was. Und sie will ja jetzt in Berlin wohnen, arbeiten und so. Das verbessert sich ja dann alles. Und dann vielleicht versucht sie es einfach nochmal. Hätte ich sehr Bock dann da drauf. Aber das war so der zweite Gedanke, den ich hatte, ob es so eine glückliche Situation für sie dann gewesen wäre oder ob das einfach nur 3 super anstrengende Monate im Vorlauf auf Malmö gewesen wären. Ja, wobei ich glaube, da hast du sicherlich recht, der Sieger wird ja jetzt wahrscheinlich so durch die Radiostation gereicht. Mir fällt immer so ein, so meistens wahrscheinlich jetzt am Montag wird, glaube ich, dann Isaac da auch im Morgenmagazin auftreten. Das sind natürlich diese Orte, wo du dann Deutsch sprechen musst, aber nachher im ESC-Umfeld geht es ja ganz schnell, dass du dann auf Englisch die Interviews gibst. Und da ist sie ja fit und Und ich glaube, das ist dann so in der ESC-Woche, wäre das, glaube ich, dann gar kein Problem mehr. Also man hört bei ihren Statements schon so, ja, das hast du auswendig gelernt. Das ist aber, ja. Das ist was völlig okay ist. Ja, ja, genau. Also auf jeden Fall, ich sehe noch, vielleicht nochmal eben kurz auf den Auftritt, da ist mir noch eine Sache eingefallen. Ich glaube, ganz am Anfang, da ist auch, glaube ich, leider ein kleiner Fehler drin. Ich glaube, sie sollte da tatsächlich aus diesem Gestrüpp in die Kamera direkt gucken. Und das tut sie, glaube ich, nicht. Da ist, glaube ich, irgendwie, das ist, glaube ich, so ein kleiner Fehlschnitt so ganz am Anfang. Das macht es leider so ein bisschen so tricky. Aber ansonsten muss ich auch sagen, die soll auf jeden Fall übernächstes Jahr ruhig, wenn die wieder einen geilen Song hat, soll die unbedingt wiederkommen. Weil, also das hat mich schon tatsächlich sehr beeindruckt. Also die wird auch aufgeregt gewesen sein, aber sie war sehr, sehr locker auf der Bühne. Und das finde ich ja auch immer schon ganz schön, wenn du so den Eindruck hast irgendwie, ja, die Anspannung ist ja da. Sie hat da sicherlich auch zu den Favoriten mitgehört, vielleicht zu den 2, 3, die es da so gab. Und mit dem Druck muss man ja auch erstmal rauskommen. Und das hat sie fabelhaft gemacht. Sie sah ja auch bezaubernd aus und es war alles sehr schön anzusehen. Tolle Stimme. Also die erinnert mich auch so ein bisschen an Anna Bergendahl von der Stimme her und so. Die hat so eine, ich glaube, es gibt noch so eine Band aus den 70er Jahren. Ich glaube, Mamas and the Papas, glaube ich. Da ist, glaube ich, auch die Sängerin, die hört sich auch so ähnlich an. Und so eine ähnliche Stimme hat Bodine irgendwie auch. Und ja, und das ist halt, das hat halt, also mir hat sehr viel Spaß gemacht, aber mittlerweile, so lange wie ich auch schon jetzt so diesen Podcast mache, bin ich auch immer Realist genug, irgendwie auch zu unterscheiden zwischen meinem eigenen Geschmack und dem, was dann so wirklich vielleicht auch beim ESC läuft oder nicht so gut laufen könnte. Dass man es auch nicht immer so ganz genau weiß, hat ja auch immer noch mal so ein bisschen was. Also wie gesagt, das war schon mal so ein Highlight und es war sicherlich ja auch gewollt, dass das so ein bisschen so in der Mitte irgendwie halt so stattgefunden hat. Vielleicht sagen wir noch dazu, sie ist Vierte geworden. Ja, genau. Ja, wir können ja gleich noch mal auf die Punkte da noch mal praktisch eingehen. Mhm. Der große Favorit des Abends war aber auf jeden Fall Rick mit Oh Boy. Ja, vielleicht mal so im Rückblick, was du so in den Proben gesehen hast, wie das dann letztendlich dann am Freitagabend umgesetzt wurde. Gab es da irgendwie auch noch Unterschiede? Es ist also einen großen Unterschied. Ich erinnere mich an den ersten Durchlauf, am ersten Tag, den ich gesehen habe. Da war diese Lichtspiele in seinem Gesicht. Also du erinnerst dich am Anfang und am Ende, dass so das Licht einmal so über sein Gesicht fällt. Mhm. Da war das Licht wie soll ich das beschreiben? Da war das Licht, sah im ersten Durchlauf aus wie so ein Mundschutz. Also war das, es lag quasi, das Dunkle war so über Mund und Nase und so die Augen waren im Licht. Das fand ich eigentlich auch ganz schön, also so als visueller Effekt. Ich hatte jetzt nicht direkt einen Bildschirm vor Augen, auf den ich geguckt habe. Da ist es dann natürlich, da siehst du ihn nicht singen, ne? Das ist dann auch nochmal so, das, was ich eigentlich dachte, es könnte ein schöner Effekt werden, aber das haben sie dann irgendwie wieder rausgenommen und haben es dann mit diesem so, dass es so einmal schräg übers Gesicht fällt, gemacht. Das war so ein Unterschied, der mir aufgefallen ist. Ansonsten wusste der, glaube ich, relativ gut, was er wollte. Stand da barfuß auf seinem Podest in seinem dunklen Einteiler und hat einfach stimmlich derbe was rausgehauen. Also auch schon in den Proben fand ich das mega. Und dann halt diese Lichtshow noch dazu, also gerade so diese Nordlichter, aber die unaufdringlichen Nordlichter würde ich sie nennen, wenn man sich mal das ESC-Artwork anguckt, wenn man erblindet, das war einfach so schön in Violett, fand ich sehr stimmungsvoll, hat mir sehr gut gefallen. Was am Ende mir zu viel war, war das helle Licht, also das hat ja teilweise, hat das ja so aufgezogen, dass einfach, also es sah ja aus wie eine Wintersportübertragung in Nahaufnahme zwischendrin. Also ja, einfach nur hell. Das war mir zu viel. Was ich so mitgekriegt habe, war das auch wohl nicht ganz so gewollt, wie es dann am Ende im Finale aussah. Also es war ein bisschen zu viel Licht. Fand ich aber vom Gefühl her auch. Also das, klar, dass da so ein bisschen was aufzieht und mit Licht gespielt wird, haben wir auch gesagt, so als Vergleich, so wie mit Duncan Lawrence, dass du einfach so einen Lichtmoment kreierst. Das finde ich ist so ein bisschen schief gegangen in der Inszenierung, leider. Ansonsten fand ich ihn in den Proben schon stark und hat das dann eigentlich auch geliefert im Finale. Und Favorit, ja, er war natürlich vor allem, weil er so ein Fan-Favorite, ne? Ja, auf jeden Fall. Also so ein Bubble-Liebling, was natürlich auch daher rührt, dass er halt einfach ein guter Typ ist und auch von sich selber halt sagt, dass er sich eigentlich als Teil dieser Bubble sieht. Also, dass er auch so voll der ESC-Enthusiast ist und er ist ja auch wiedergekommen, nachdem er 2018 schon dabei war und will das einfach und will da einfach diesen ESC-Moment auf der Bühne haben. Und eigentlich war er von denen, die aufgetreten sind, fand ich aber auch am ehesten der so einen ESC-Moment hatte. Also so wirklich dieses Visuelle und Bam und der Song baut sich auf und so. Also mein Favorit war dann tatsächlich, also davor ja schon, hatten wir schon besprochen, nach den Auftritten auch immer noch. Und schade, dass es dann nicht geworden ist. Und ich habe ja vorhin versprochen, ich mache so einen kleinen Quervergleich. Weil natürlich ist ja die Frage, warum ist er dann, man kann schon fast sagen, abgestraft worden, weil wenn wir sagen, er war der große Favorit, er ist Dritter geworden, aber mit deutlich weniger Punkten als die ersten beiden. Und da ist ja die Frage, woran hat er gelegen? Also, das ist, ich meine, klar, das eine ist so Bubble-Favorit, dann ist vielleicht der Song nicht so eingängig, dass man sagt so, oh, den habe ich danach immer noch im Kopf. Ich finde ja, es reicht, wenn einfach so der Moment eingängig ist und das fand ich, das war mit den Lichtern eigentlich so, aber vielleicht ist es das, dass du den nicht weiter summst, wenn es zu Ende ist, das ist das eine. Und das zweite große, was mir aufgefallen ist, ist so ein bisschen die Connection zum Publikum und zur Kamera. Das ist vielleicht so mit der größte Unterschied gewesen. Kannst du gleich sagen, ob du es genauso empfindest oder nicht, aber Rick hat ja so, das war ja eher so in sich gekehrt und auch viel mit Augen zu und so und das löste sich dann auch nicht so auf und man hat irgendwann kam mal so ein Schwenk, der ihn so fast von hinten mit Publikum eingefangen hat, der wurde dann aber gleich wieder gecuttet auf sein Gesicht und so, also es wurde nicht so richtig aufgelöst und Isaac hatte diesen Moment oder er hatte tatsächlich zwei Momente, in denen er direkt mit der Kamera interagiert hat, nachdem er ja am Anfang auch so für sich gesungen und auch mal die Augen zu oder mal so in Richtung Boden gesungen und wie auch immer. Und dann kommt aber dieser Moment, wenn die Steadicam ihn so von hinten einfängt, wo wir vorhin gesagt haben, wo er eigentlich noch wollte, dass sich diese Dinger da wegziehen, die er eigentlich auf der Bühne haben wollte. Aber da zieht nichts weg, aber er singt direkt in die Kamera. Er nimmt die Kamera mit, er guckt die Zuschauer an und das stellt so eine Connection her. Und das ist nochmal am Ende vom Song, wenn die Kamera dann auch auf ihn zugeht, so bei den letzten Tönen irgendwie, und dann schaut er auch nochmal direkt. Und das ist da stellt er so eine Verbindung her, die Rick halt nicht hergestellt hat. Und das ist, wenn ich so überlege, warum hat das mehr Punkte bekommen als das, ist, glaube ich, wäre das jetzt für mich so ein Ansatz gewesen, dass ich sage, okay, da hat Isaac vielleicht das Publikum besser abgeholt, also wirklich die Fernsehzuschauer. Ja. Ich glaube, es ist eher, was anderes, weil ich finde nicht immer wichtig, dass ein Künstler wirklich eine Connection zum Publikum aufbaut. Ich glaube, wenn wir jetzt so Duncan Lawrence irgendwie mit seinem Auftritt 2019, den er ja dann nachher gewonnen hat, den ESC, das war ja auch eher in sich gekehrt. Da nimmt er ja auch jetzt nicht unbedingt Aufnahme zum Publikum. Ich glaube, es war einfach, also wenn ich jetzt mal zurückblende auf meinen ersten Eindruck auf die ganzen Vorentscheidbeiträge, habe ich jetzt Oh Boy auch eher als so schwieriger und nicht so zugänglich wahrgenommen. Und ich glaube, bei Isaac hat man sich tatsächlich für das entschieden, was man sowieso schon kennt. Also es ist halt ein Popsong, der wirklich das ist, was man schon des Öfteren gehört hat. Ich habe ja auch neulich schon mal gesagt, Rag & Bone hört man da so von der Stimme her. Und es ist alles so ein bisschen gelernter. Und ich muss aber sagen, als ich mich dann näher mit den Beiträgen auch entschieden habe, und der Schrei ist ja immer sehr groß, auch gerade in der ESC-Bubble, wir müssen mal ein bisschen mehr wagen und so weiter, finde ich, hätte man mit Rick wirklich auch es war, glaube ich, kein Wagnis, aber es ist ein ganz außergewöhnlicher Song gewesen oder ist es noch. Und insofern glaube ich, wer da so das erste Mal draufschaut, wird, glaube ich, vielleicht, weil die Inszenierung, wie du schon sagst, mit den Lichtern und so vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist, war vielleicht der Effekt dann auch nicht unbedingt da, der da gewünscht war. Aber ich glaube, das war dann eher so dieses Ungewohnte, was da so ein bisschen, glaube ich, viele dann davon abgeschreckt hat. Wundert mich ein bisschen, dass es bei den Jurys nicht irgendwie noch ein bisschen besser angekommen ist. Aber auch da muss man dann sagen, Max Mutzke ist ja vor Rick. Da ist es dann vielleicht so ein bisschen, ach ja, den kannten sie, und dann haben sie dem vielleicht dann eben halt dann auch die zweitbesten Punkte dann irgendwie auch gegeben. Dass das da vielleicht so ein bisschen, also ich glaube, dass das manchmal vielleicht gar nicht so sehr an diesen Inszenierungen liegt, sondern auch so ein bisschen an das, was da so ein bisschen gelernt wurde. Ich habe mir hier... Ja, aber es, weißt du, sorry, dass ich da reingrätsche, aber es gibt ja trotzdem, es ist ja trotzdem ein Indikator, wenn du hast Juries und du hast ein Publikum, das abstimmt. Und deswegen alle, die jetzt irgendwie schreien, mit Rick hätten wir gewonnen und mit Isaac wären wir Letzter, das ist ja sowieso keine Garantie für irgendwas. Also ich habe hier gesagt, dass natürlich ist Rick auch mein Favorit, ich hätte den gerne da gehabt und vielleicht hätte er nochmal einen richtig geilen Moment da irgendwie hinzaubern können in Malmö, und aber eine Garantie gibt's trotzdem nicht. Und es ist ja, wenn du jetzt Juries hast, die ihn nicht so hoch ranken, wenn du hast ein Publikum, bei dem er dann auch Dritter geworden ist, das gibt dir ja trotzdem schon mal so ein Gefühl. Und wenn du sagst, ja, es ist nicht so zugänglich und so, man muss sich in den Song auch irgendwie reinfuchsen, dass der dann richtig geil ist, du hast halt nur diese 3 Minuten. Genau. Ja, das wird in Malmö nicht anders sein. Mhm. Und deswegen, wenn Leute glauben, wenn wir den jetzt geschickt hätten, dann wäre alles besser geworden, als es jetzt ist und so, das würde ich so erstmal nicht unterschreiben, weil natürlich hast du trotzdem eine Art Abstimmung gehabt. Das ist ja jetzt, das hat ja jetzt nicht der NDR entschieden oder so. Das ist ja jetzt trotzdem. Nee, das stimmt. Das ist richtig. Irgendwie gelaufen, relativ analog zu dem, was beim ESC läuft. Also mit Juries und Publikum. Und das muss man dann auch immer im Hinterkopf behalten. Bei allem Frust, ich kenne das ja selber, wenn der eigene Favorit beim Vorentscheid nicht gewinnt, ist immer irgendwie scheiße, ja. Aber trotzdem, so wie das jetzt schwarz-weiß dann gemalt wird, bin ich auch kein Fan von. Naja, aber ich bin, also erstmal ist ja Rick nicht von Anfang an mein Favorit gewesen. Ich meine, das haben wir ja auch auf Band. Also da ist halt so. Und ich denke dann schon tatsächlich mal ein bisschen strategischer. Wir wollen ja tatsächlich auch mal aus diesem Keller mal irgendwie raus. Und die, wir werden es ja im Mai, werden wir es ja erleben, aber ich bin, also bei Rick, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht ist das jetzt auch tatsächlich auch etwas, was dann in Deutschland wahrscheinlich ein bisschen besser ankommt, aber ich sehe bei Isaac, ich sehe da nicht die Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Ich glaube auch nicht, dass man das noch mit, dass man das wirklich auch noch mit irgendwelchen Auftritten oder Bühnenbild oder so wirklich dann nochmal aufpimpen kann. Das sehe ich überhaupt nicht, und insofern. Das soll man bitte auch nicht. Das kommt noch dazu. Ja. Ich will nicht, dass die am Ende irgendwie denken, oh, wir packen den jetzt in so eine Goldjacke und dann was weiß ich was, stellen wir noch 3 Tänzer mit auf die Bühne. Das ist er nicht, das überhaupt nicht, das darf gar nicht sein. Wenn er vielleicht mit diesem Visuellen, wenn er diese Enge da noch irgendwie anders einfangen kann, das dürfen sie gerne nochmal probieren. Aber die sollen bloß nicht auf die Idee kommen, da irgendwie so den Glamour-Boy aus ihm zu machen. Nee, das würde überhaupt nicht passen, das wäre genau das Falsche. Nee, aber also ich sag mal so, ich gucke da schon eher auch so ein bisschen drauf bei solchen Beiträgen irgendwie, wie stimmt da das Gesamtpaket? Und ich muss ganz ehrlich sagen, also für die Zuhörer, die uns da jetzt noch nicht so kennen oder noch nicht so verfolgt haben, es gibt ja beim ESC, bevor sozusagen die großen Proben irgendwie halt, dann müssen halt schon mal so Kameraeinstellungen und so weiter geprobt werden. Und da kommen dann aus Musikhochschulen oder so, kommen irgendwelche Stand-in-Doubles zum Einsatz, die sozusagen so ein bisschen den Auftritt so simulieren. Und ich muss ehrlich sagen, als ich den am Freitagabend da hab stehen sehen, muss ich sagen, Stimme ist toll, der Song ist toll. Aber irgendwie sieht er so aus, als wenn der richtige Künstler noch erst kommt. Und das, er sieht für mich so ein bisschen wie so ein Stand-in-Double irgendwie halt aus. Und ganz liebe Grüße nach Österreich. Ja, und das ist irgendwie so ein bisschen, das finde ich irgendwie, ich finde das nicht schlüssig. Und aber das muss man natürlich auch eins dazu sagen. Das ist jetzt natürlich das große Missverständnis in der Bubble, die jetzt wieder so dann auch so sagen, so typisch NDR. Der NDR hat jetzt diese Auswahl zur Verfügung gestellt und die Abstimmung ist aber von den Jurys und vom Publikum vorgenommen worden. Und das ist jetzt mal so, wie es ist. Also das ist jetzt auch meine private Meinung. Vielleicht liege ich ganz, ganz verkehrt und wir sagen nächstes Jahr, keine Ahnung, Hannover 2025 oder so, ich weiß es nicht. Aber das hatte ich mit Irving ausgemacht, bevor wir gemerkt haben, dass Rick nicht gewinnt. Müssen wir nicht so weit fahren. Also insofern, aber sorry, ich glaube, das wird leider nichts. Ich glaube, das ist halt so. Aber ich lasse mich gerne auch positiv überraschen. Ich freue mich, wenn ich daneben liegen würde. Also insofern ist es so. Ich will noch was zurücksagen. Ja. Ich finde, Rick soll auf jeden Fall noch mal wiederkommen. Ich weiß, das ist ja super stressig und ja, er war ja vor 6 Jahren schon mal da und das heißt ja nicht, dass er nächstes Jahr gleich wieder da ist, aber gibt's ja auch in anderen Ländern, dass einfach Künstler mehrere Anläufe nehmen. Und guck mal, was das jetzt schon für eine krasse Steigerung war zu 2018, ja, wenn unbedingt man daran denkt. Und das ist ja trotzdem, das ist ja auch schon hängen geblieben. Der war ja dann trotzdem in der Bubble trotzdem schon ein Name. Und Leute haben gesagt, oh, Rick, wenn der noch mal wiederkommt, wow. Und jetzt ist er ja schon deutlich besser gewesen und war schon Favorite von vielen und hatte schon eigentlich schon einen ziemlichen Wow-Moment auf der Bühne. Stell dir mal vor, der steigert sich jetzt nochmal, dann kommt man einfach nicht mehr dran vorbei, ihn zu schicken. Und dann ist es mir auch egal, ob das jemand intern macht oder ob das in so einer Show ist. Aber ich hätte ihn gerne als Typ beim ESC dabei, aber auch mit dem, was er auf der Bühne kreiert. Und deswegen hoffe ich sehr, dass er sich davon jetzt nicht zu sehr abschrecken lässt. Er hat ja auch gepostet, dass ihn das sehr mitgenommen hat. Das Gefühl hatte man auch. Das waren wirklich diese zwei, also Isaac und Rick, bei denen du gemerkt hast, ey, wollen es gewinnen. Und wenn das nicht klappt, dann wird das erstmal traurig sein, ne? Also da war er einfach der andere. Und deswegen, und vielleicht, ich meine, wenn er sich jetzt von Deutschland dann ungeliebt fühlt, was man auch verstehen könnte nach den Abstimmungen jeweils, dann keine Ahnung, soll er halt 2 Jahre nach Luxemburg ziehen, nimmt er da teil oder weiß ich nicht, ist ja auch in Schweden irgendwie halb beheimatet, dann soll er sich mal bei Mello bewerben, da wird er auch sehr rausstechen aus diesen ganzen Pop-Sachen oder so. Vielleicht findet er irgendein Land, was ihn direkt intern nominiert, keine Ahnung. Also, aber er ist eigentlich für die ESC-Bühne schon gemacht, ich würde ihn da gerne sehen. Wie gesagt, ist wieder ohne Garantie, dass das dann auch funktioniert, aber so von dem, was man von ihm gesehen, gehört und auch aus den Unterhaltungen, ist das einfach einer, den will ich beim ESC haben. Jetzt hat es halt nicht geklappt, das muss man akzeptieren. Wie du gesagt hast, der NDR hat nicht in den Jurys mitbestimmt, er hat nicht das Televoting beeinflusst. Es ist einfach jetzt, das ist die Wahl. Wir kommen gleich zu anderen Kritikpunkten, vor allem an der Show, aber das ist keiner davon. Ja, ich glaube, so wie ich es wahrgenommen habe, irgendwie, ich glaube, die Boudin Monet hat, glaube ich, auch noch so gepostet, dass sie wohl auch sehr enttäuscht war. Und ich muss ehrlich sagen, daran sieht man auch, die haben da alle für gebrannt. Und dass dann natürlich die Enttäuschung trotzdem groß, egal welche Platzierung man hat, vielleicht ist man sogar ein bisschen enttäuschter, wenn man Letzter ist, aber vielleicht auch, wenn man es dann nicht gemacht hat und so. Also da muss ich schon sagen, und das habe ich eigentlich jedem Künstler so abgenommen an dem Abend, die haben dafür gebrannt und die wollten auch alle nach Malmö. Also da war nicht mehr so, wenn jetzt da, keine Ahnung, Isaac hätte sich hingestellt, ach nee, jetzt will ich doch nicht nach Malmö, wie wir das ja auch schon mal erlebt haben. Also da haben alle gebrannt und das war schon ganz groß. Wir haben noch zwei Beiträge, bevor wir da nochmal so um das Drumherum irgendwie halt gehen. Marie Reim mit Naiv, da war sogar mal eine Schlagernummer dabei. Wir sind ja beide die großen Schlagerfans. Also erzähl mal, Sonja, wie hast du diesen Auftritt gefunden? Im Vergleich zum letzten Jahr war es der deutlich entspanntere Schlager, der dabei war. Das stimmt, ja. Ja, es war halt aber auch ein reiner Schlagerauftritt. Also es war wirklich, da wurde die Showtreppe aufgebaut, da waren die Künstler halb nackt, also die Künstler, die Tänzer halb nackt. Da war halt einfach alles dabei, was du auch in so einer Samstagabend-Schlagershow dann siehst. Natürlich, sie hatte ja vorher angekündigt, so Outfit, das wird ein emotionales Thema und da wird man drauf achten und so. Und es war halt einfach das Kleid ihrer Mutter. Also nicht original, sondern es war so. Also es war nicht das Originalkleid, aber im Prinzip es war genau der Schnitt und ich glaube, es war so ein bisschen roter dann als das, was Michelle ja bei ihrem Auftritt hatte. Es war so ein bisschen heller, also so, dass es noch ein bisschen mehr in die Kamera gestochen ist. Ich glaube nicht, dass sie sich damit einen Gefallen getan hat. Also es war, sie ist ja auch diese Treppe runter, das sah vor allem in den Proben noch sehr ungelenk aus. Es ging ja dann halbwegs, aber so, das war einfach, man hat gemerkt, dieses Kleid ist eigentlich nicht für Bewegung gemacht. Es war ja bei, ich meine, Michelle stand ja einfach da und hat ihre Ballade gesungen damals. Und Marie ist ja dann wirklich doch diese Treppe runter, also hat sich so ein bisschen bewegt. Dafür war das Kleid eigentlich nicht ideal. Weiß ich nicht, ob man das jetzt hätte zwingend machen müssen. gut, sie wollte halt diesen Effekt und mit der Mutter, und die Mutter wurde ja dann auch noch eingeblendet im Publikum während des Auftritts und so. Das wurde dann schon so ein bisschen alles ausgeschlachtet. Ja, ansonsten war es halt der Schlager. Ich fand es jetzt stimmlich. Ich meine, in den Live-Shows war dann okay. Ich fand es in den Proben auch nur so okay. Es hat mir jetzt nicht umgehauen. Aber es war halt ein Schlagerauftritt. Das hätte einfach so ein Schlager-Playback-Auftritt in so einem Samstagabend-Ding sein können und es wäre einfach komplett Unterhaltung gewesen und so. Aber also ich habe von Anfang an jetzt nicht gesagt, das ist was ich zum ESC schicken würde. Ist es ja dann am Ende auch nicht geworden. Aber es war zur Unterhaltung dabei und natürlich, klar, ich meine, Deutschland, Schlager, dass du diese Farbe im Vorentscheid mit abbildest, finde ich auch völlig okay. Ja, ich muss sagen, ich fand dann dafür, für so einen Schlagerauftritt, fand ich es dann doch noch ein bisschen zu steif. Also das mit den Tänzern war's, die waren auch, die haben nicht so locker getanzt und also das fand ich eigentlich sogar noch ein bisschen schade, dass da nicht noch irgendwie ein bisschen mehr Wumms irgendwie so dahinter war. Ich glaube, das war tatsächlich auch ein bisschen zu sehr mit Druck beladen und ja, und sie ist ja die Tochter von Michelle und von Matthias Reim und so und da wurde auch so viel im Vorfeld darauf reingepackt, ohne dass man da tatsächlich auch sich auf diesen Song konzentrieren kann. Ja, also musikalisch war das natürlich jetzt auch irgendwie, ja, also ist wie gesagt auch nicht so unbedingt meine Musik, aber da habe ich noch so gedacht, so na, da hätte es vielleicht doch noch mal so ein paar Punkte mehr gegeben, wenn das so ein bisschen noch mehr aus einem Guss gewesen wäre. Die Michelle war ja auch mit im Publikum. Ich muss sogar eher sagen, Michelle sah eher noch jünger aus als Marie. Also es war so ein bisschen auch so ganz komische, ganz also auch wie die Marie irgendwie auch so zurechtgemacht war, war sie mindestens 20 Jahre älter aussehend. Also das fand ich eigentlich auch ein bisschen schade. Aber ich finde es vollkommen in Ordnung. Also ich habe das auch irgendwo gelesen, auch so in den Bubblen, dass so, oh, und Schlager geht ja gar nicht. Ich finde, da muss man auch ein bisschen tolerant sein. Ich finde, das gehört genauso dazu. Die Welt ist bunt, die Musikwelt ist bunt und deswegen gehört das da genauso dazu. Ich bin nicht so ganz sicher, das wurde ja auch so zitiert, dass Benny von ABBA ja auch schon mal vor längerer Zeit meinte, so, oh, ihr müsst unbedingt mit Schlager kommen. Ich glaube, da unterstelle ich ihm eher so, dass die Schweden natürlich gerne wollen, dass wir Deutschen möglichst immer weit unten bleiben, damit sie eher mehr Erfolg haben. Also ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht so eine Unterstützung, dass wir jetzt meinen, der Schlager muss. Also Schlager ist halt eine Geschichte, die in den Dachländern irgendwie gut laufen, aber darüber hinaus, glaube ich, international hat das jetzt wirklich irgendwie keine Bewandtnis. Und ich glaube, da sollte man, glaube ich, immer so ein bisschen die Finger von lassen. Und dann haben wir noch den großen Wiederkehrer. Vor 20 Jahren war er ja deutscher Teilnehmer des ESC, nämlich Max Mutzke mit Forever Strong. Ich muss persönlich sagen, die Stimme war wieder mega. Also der hat natürlich auch eine super geile Stimme. Aber wie gesagt, der Song war sehr schwach und ich finde, das Bühnensetting hat es dann nachher auch nicht mehr rausgerissen. Ich glaube, das ist dann eigentlich so gelaufen. Da muss ich eher sagen, ist das ein zweiter Platz? Was meinst du? Das ist ein zweiter Platz von hinten im Normalfall. Ja, würde ich auch sagen, ja. Das war rein sein Name und seine Stimme. Also das Lied überhaupt nicht für mich. Und das ist auch in den Proben oder so, ist es für mich überhaupt nicht gewachsen. Das Lied war einfach schwach. Also es ist, ich würde jetzt normalerweise auch immer sagen, es ist nichts Persönliches. In dem Fall ist es so, dass Max der einzige von allen Künstlern ist, der meine Interviewanfragen immer abgelehnt hat. Das ist also der einzige, mit dem ich gar nicht irgendwie im Vorfeld gesprochen habe oder so. Von daher, vielleicht ist es wirklich auch was Persönliches, dass ich am Ende froh war, dass er es nicht geworden ist. Also ich weiß nicht, es war ja relativ schnell klar in dieser Publikumsabstimmung. Es war ja, bevor Rick seine Punkte bekommen hat, war ja schon klar, dass Rick auch nicht mehr gewinnen kann. Weil einfach, weil klar war, dass Max und Isaac einfach auch hohe Punktzahlen vom Publikum kriegen. Und da war ja klar, das wird irgendwie ein Zweikampf. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe am Ende so gehofft, dass es Isaac wird. Einfach weil, weißt du, ich wollte nicht, dass Deutschland irgendwie einfach nur einen Namen dahin schickt. Und ich glaube auch nicht, dass es für Max so toll gewesen wäre, weil ich meine, der war in den Top 10 und war damals ja wirklich viel beachtet. Und ich habe den damals auch total gefeiert, als er da aufgetreten ist. Und dass er dann jetzt aber mit so einem schwachen Song dahin kommt, mit dem er garantiert nicht in die Top 10 gekommen wäre, ob das so cool gewesen wäre, weiß ich nicht. Und dann schickst du aber lieber einen frischeren Künstler, einen neueren Künstler, der sich da beweisen kann, der vielleicht auch richtig Bock auf diese Reise hat, der dann nicht sagt, ach, ich habe gar nicht so viel Zeit und ich mache noch hier und da, will ich aber eigentlich da bei der Familie sein, absolut okay. Aber dann ist halt so eine ESC-Reise vielleicht auch nichts für dich. Also so, du willst wahrscheinlich auch als Team, als NDR oder so, bist ja froh, wenn es einer ist, der irgendwie sagt, klar, da mache ich hier die Interviews und dann gehe ich da zur Pre-Party und da und dann rede ich da mit allen und so. Jemand, der da so umtriebig dabei ist und Bock auf alles hat. Das Gefühl hatte ich bei Max jetzt nicht so. Also ich glaube, der hatte Bock auf diesen Vorentscheid, der war da auch, glaube ich, mit allen gut und drin und hast auch in den Proben gemerkt, das war derjenige, der dann mit in der Regie stand und da mit allen noch was besprochen hat. Also so total der Profi. Auch beim Gruppenfoto auch, hat er auch gefragt, alle Fotografen zufrieden, sollen wir hier, können wir da noch jemanden hinstellen und wenn ja, wir uns so und ihr müsst sagen, wie es ist und so. Totaler Profi, wirklich, das merkst du dem so an und weißt du, alle anderen so, ja, stehen da und grinsen verlegen, weil sie gar nicht wissen, was sie irgendwie machen sollen, wie es uns auch gehen würde, wenn wir da das erste Mal stehen würden. Und er einfach totaler Profi und alles und diese Stimme ist so Wahnsinn. Und aber dann, warum kommt er mit so einem schwachen Song? Das ist so schade. Und ich war am Ende aber wirklich froh, dass er es dann nicht geworden ist, weil das war auch überhaupt kein Siegertitel. Also es ist wirklich, das ist wirklich der Name und die Stimme, aber der Titel gar nicht. Also der Song ist, glaube ich, gut im Rahmen eines Albums. Da würde man sagen, oh ja, ein schöner Song so, ne? Aber etwas, was ihn jetzt sozusagen nochmal vielleicht auf eine neue Art präsentieren soll oder so, dafür ist der Song auch überhaupt nicht geeignet gewesen. Also das, aber gut, daran kann man natürlich auch irgendwie halt so sehen, wenn wir mal Max Mutzke damals beim ESC sehen, da war natürlich auch noch der absolute Anfänger und da ist er natürlich heute sehr viel souveräner. Kann man sich ja noch dran erinnern, dass er eigentlich diesen Auftritt beim ESC nur fast mit geschlossenen Augen gesungen hat und so, weil er natürlich so verlegen war und das ist natürlich heute überhaupt nicht mehr. Also ich habe ja so am Anfang, als das so im ersten Eindruck irgendwie, habe ich so gedacht, Mensch, das ist eigentlich eine coole Sache, wenn wir den nochmal schicken würden, weil da hätten die Medien natürlich, ich habe das am Samstagmorgen irgendwie auch gehört auf Radio 1, da hatten sie das dann auch thematisiert und als erstes ist natürlich irgendwie Max Mutzke war ja auch dabei und so weiter. Das ist natürlich dann immer so ein Aufhänger, aber wenn das nachher inhaltlich so nicht hinhaut und der Song so schwach ist, natürlich dann irgendwie auch nicht so gut. Wir sind schon ein bisschen mit der Zeit fortgeschritten. Ich würde vielleicht schon mal, wenn wir jetzt auf die Show nochmal gehen, da gab es ja, weiß gar nicht, ob das jetzt ein Fail ist oder so. Es gab ja eine Abstimmung, also einmal Jury-Voting und dann einmal Tele- und Online-Voting. Und als die ersten Jury-Votes bekannt gegeben wurden, dann konnte man ja als Zuschauer immer noch mit abstimmen. Das haben ja einige so als Skandal und dass das jetzt irgendwie halt wettbewerbsverzerrend irgendwie halt sein soll. Jetzt habe ich am gestrigen Samstag beim SD Laul-Finale irgendwie auch gesehen, die machen das eigentlich genauso. Meinst du, das hat was dazu geführt, dass dann eben halt auch Isaac da auch bei den Televotes gut abgeschnitten hat, dass da die Leitungen noch eine Weile offen waren? Oh, weiß ich gar nicht. Aber ich fand es auch komisch. Also es ist einfach. Es ist ungewohnt. Warum sollte man das so machen? Also wir haben eigentlich kurz gedacht im Pressezentrum, Irving und ich, wir hätten den Moment verpasst, in dem sie das Voting geschlossen haben. Weil es kam ja dann noch so, ja, und jetzt fragen wir hier die Leute auf der Couch, wer war denn euer Favorit? Das ist ja eigentlich so, das machst du kurz nachdem das Voting geschlossen wurde. Und dann kommen die Punkte und dann kommen die Punkte. Ich weiß es, ich habe es einfach nicht verstanden. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie groß was verzerrt hat. Das Einzige, was es natürlich verzerren kann, in die Richtung, wie du schon gesagt hast, dass diejenigen, die eh schon oben sind bei den Jurys, vielleicht noch ein bisschen mehr Punkte kriegen alle so insgesamt, weil man sagt, okay, da hat jemand noch Siegchancen. Und diejenigen, die eh schon weiter unten sind, da sagst du, ja, da lohnt sich meine Stimme jetzt vielleicht einfach nicht mehr. Von daher ist es einfach nur komisch. Ich glaube nicht, dass jetzt das komplette Voting zerhackt hat. Also nee, das glaube ich nämlich auch das, nicht. Das glaube ich nicht. Es war einfach nur ein seltsamer Moment. Ja, also wahrscheinlich von meinem Gefühl her würde ich auch sagen, ja, eigentlich warum habt ihr nicht beide Kanäle zur gleichen Zeit zugemacht? Das fand ich auch irgendwie, weil in der Zeit, wenn die Jury-Votes reingehen, dann kann ja einfach auch der Televoting-Anbieter eigentlich einfach auch schon mal die Stimmen alle einsammeln und zählen und gucken, ob das alles valide ist und so weiter. Und insofern, dann wäre das auch alles sehr viel schneller auch irgendwie fertig. Aber das ist, also das habe ich so so aus verschiedenen Kanälen. Ich lese ja auch so von einigen Leuten dann so bei WhatsApp dann irgendwie halt so ein bisschen da nochmal. Und da wurde so ein bisschen skandiert irgendwie, das sei jetzt ein Skandal. Und das finde ich, also so hoch würde ich es jetzt nicht aufhängen. Aber ein bisschen komisch fand ich es natürlich dann auch tatsächlich so ein bisschen. Ja, wollen wir sonst nochmal auf die Punkte irgendwie eingehen? Also hier Max Mutzke und auch Isaac, die haben ja beide die gleiche Punktzahl. So Max hat 10 Punkte von Zuschauern und Televote und Isaac ist der große Gewinner und hat, also da gibt es gar keine Frage, der hat auf beiden Kanälen sozusagen die höchste Punktzahl, also einmal von den Jurys und einmal auch von den Zuschauern. Also das ist natürlich auch tatsächlich sehr, sehr eindeutig, ne? Also das ist halt, und selbst der Rick mit auf dem dritten Platz mit 5 Jurypunkten und 8 von den Zuschauern, also das wurde dann nochmal so ein bisschen umgerechnet irgendwie halt auf dieses 12-Punkte-System. Also da muss ich sagen, da bleiben jetzt nicht so wahnsinnig viele Fragen offen, ne? Nee, das ist ja auch gut so. Also ich hatte zwischendurch auch so ein bisschen Sorge, also es war ja erstmal, gab es ja einen Gleichstand bei den Jurys. Gab es, glaube ich, also so einen Gleichstand, den man umrechnen musste. Weil wie du gesagt hast, man hat ja die Reihenfolge genommen und dann umgerechnet in Punkte 12 bis 1. Das war ja auch im Vergleich zum letzten Jahr geändert. Da gab es ja auch so ein bisschen Unmut von wegen, bei den Jurys kannst du nur eine gewisse Punktzahl erreichen, während du dann im Televoting kannst du ja komplett abräumen, weil da ja niemand rankt. Da vergibt der Zuschauer vergibt ja einfach eine Stimme. Und dann war es ja bei den Jurypunkten so, dass ich glaube, Max und Bodin hatten ja dieselbe Punktzahl. Und dann musste da irgendwie ein Ranking erstellt werden, dadurch, wer mehr 12er, wer mehr 10er und so weiter bekommen hat. Und da wurde dann ja Max höher gestuft. Das hätte ja dann am Ende auch wieder passieren können, wenn sich das jetzt im Publikumsvoting umgedreht hätte und Max hätte da die 12 bekommen und Isaac die 10. Dann wäre ja Max am Ende vorne gewesen, weil, also erstmal, weil er bei den Jurypunkten durch dieses System höher gewertet wird und dann, weil bei den Gesamtpunkten hätte das Televoting am Ende den Ausschlag gegeben bei Gleichstand und so weiter. Deswegen, da bin ich immer froh, wenn es einfach einen eindeutigen Sieger gibt. Das war wie im letzten Jahr, dass man nicht sagen muss, aber wenn nur das gezählt hätte oder wenn nur das und wenn du es so umrechnest und so, Isaac ist einfach der klare Sieger nach diesem System. Das ist fertig und das ist schon mal eine gute Sache grundsätzlich, ne? Also ob man jetzt jemand anders gut fand, wurscht, aber erstmal, dass man ein eindeutiges Ergebnis hat, an dem nicht so rumgerechnet wird. Und wenn wir jetzt noch sagen, hier und dann vielleicht da 60-40, was wir jetzt alles schon in dieser Vorentscheidssaison hatten, und dann hätte aber jemand anders gewonnen und so, diese Diskussion ist tot. Das ist, da gibt's nichts zu diskutieren. Wir haben einen klaren Sieger und das ist schon mal super. Und was wir jetzt unten noch gesagt hatten, um das nochmal auszuführen, Leona ist letzte geworden, obwohl Florian hat einfach von den Jurys die niedrigstmögliche Punktzahl, Gesamtpunktzahl bekommen. Und weil das aber umgerechnet wurde in er kriegt dann einen und Leona kriegt als Vorletzte bei den Jurys 2 und das hatte sich umgedreht im Televoting, da war Florian besser gestellt. Und deswegen ist Florian nicht Letzter und Leona auf einmal Letzte, obwohl es hätte man es nach dem letztjährigen System gemacht, wäre es wahrscheinlich ziemlich sicher andersrum gewesen. Das ist dann nur eine Randnotiz, das ist halt jetzt unten in der Tabelle geschehen, zum Glück nicht oben. Aber das sind dann diese kleinen Twists, die du halt in diesem anderen System hast. Ja, aber wie gesagt, bei der Leona, das fand ich sehr schade, aber das passiert halt auch ab und das passiert auch manchmal beim ESC, dass du manchmal denkst, wieso ist der oder nicht ins Finale gekommen, gibt's ja auch so bei den kleineren Ländern, die sich im Semifinale noch qualifizieren müssen und wo man so denkt, wieso ist das denn Letzter geworden und irgendwas, wo wir im Vorfeld dann sagen, ah, das ist garantiert draußen und so und ist dann nachher Sieger im Semifinale oder so, also das ist manchmal auch so, aber das sind ja auch die persönlichen Geschmäcker, die man da so auch so ein bisschen entwickelt bei den einzelnen Künstlern. Ja, aber ich habe noch eine Frage an dich, vielleicht ist es mir einfach noch nicht klar geworden, aber am Ende, als es Isaac gegen Max ging, und du hast schon gesagt, du glaubst, mit Isaac ist jetzt nicht so viel zu holen in Malmö, hättest du denn, also wie ist denn da so dein Gefühl, wer mit Max irgendwie, hättest du da ein besseres Gefühl gehabt, Max mit dem Song zu schicken, als wenn man jetzt Isaac schickt? Nein, also das muss ich sagen, nach dem Auftritt beim Vorentscheid, ich habe ja so im Vorwege war es ja so ein bisschen so, vom Kopf her sollte man Max schicken und vom Gefühl sollte man Rick irgendwie so, habe ich ja argumentiert und ich glaube, auch jetzt nach diesem Vorentscheid bin ich mittlerweile auch und mit den Erfahrungen, die man manchmal so macht, wenn jetzt einfach ein Song nicht besonders gut ist, dann ist es selten so, dass man es mit einem Auftritt wirklich dann auch nochmal wirklich so rausreißen kann, dass es irgendwie funktioniert. Und ich, wir haben es ja eben schon gesagt, also ich glaube, bei Max wäre das, ich glaube, das wäre auch das letzte Drittel gewesen, weil es einfach so, vielleicht hätte er tatsächlich Sympathiepunkte bekommen, der wäre dann so als Wiederkehrer und so weiter. Wir haben ja jetzt auch, auch im Wettbewerb gibt es ja auch mindestens eine Person, die jetzt auch wiederkommt und so, und da ist natürlich dann eine andere Kommunikation und dann kann man so ein bisschen vergleichen, wie war es damals, wie war es heute. Aber ich glaube, leider nicht mit dem Song, mit der Stimme sicherlich, aber nicht mit dem Song. Das hätte mich wahrscheinlich ähnlich enttäuscht nach dem Vorentscheid, würde ich sagen. Okay, und das ist aber auch so ein bisschen das Ding, was ich jetzt denke. Wir haben ja jetzt alles eigentlich größtenteils so gelobt, was so aufgetreten ist. Ich finde aber dieses Feeling, dass man sagt, boah, damit ist Deutschland jetzt nicht eher hinten, sondern eher vorne dabei. Das hatte man jetzt eigentlich, also so abgesehen von Rick, wo ich aber auch nochmal ein Fragezeichen dran machen würde, hatte man das jetzt gar nicht, ne? Weil jetzt ist wieder so das Geheule, weißt du, was da ausgesucht wurde, landet ja wieder ganz hinten oder so. Hätte man das bei irgendwem anderen, also ich finde die Auswahl an sich, also dass Isaac das jetzt geworden ist, damit bin ich eigentlich dann doch ziemlich zufrieden, muss ich gestehen. Weil in meinem persönlichen Ranking, ich habe ja gesagt, am Anfang war das so in der Mitte, aber nachdem ich die Proben gesehen habe, mit denen gesprochen habe und so weiter, so ein Gefühl dafür entwickelt hatte, war er bei mir eigentlich auf der 2. Also ich hätte immer noch Rick geschickt, aber es ist am Ende, gerade als es zwischen Max und ihm ging, war ich super zufrieden, dass es dann Isaac geworden ist. Und ich glaube, dass, also in meinem persönlichen Geschmack ist das die zweitbeste Wahl, die wir hätten treffen können, was eigentlich ein großes Lob ist in einem Neunerfeld. Und deswegen, aber das ist vielleicht auch trotzdem so die Kritik, dass da nicht mehrere dabei waren, wo man gesagt hätte, oh, das könnte jetzt ein bisschen besser werden. Das ist immer noch keine Garantie. Wir haben es letztes Jahr bei Lord of the Lost gesehen, da hätten wir jetzt auch nicht gedacht, dass sie letzter werden. Aber vielleicht, um den Gedanken noch zu bringen, wenn wir da den Vergleich zum letzten Jahr ziehen, bei Lord of the Lost, die hatten schon im Vorentscheid in den Jurys keinen guten Stand. Mhm. Und das war ja jetzt anders. Also Isaac hat jetzt auch die internationalen Jurys im Vorentscheid gewonnen. Deswegen ist das, was ich jetzt allen, die sagen, Deutschland wird sowieso letzter, vielleicht einfach so als Gedanken mitgeben kann, das ist schon ein Jury-Song auch. Also gerade dadurch, dass er so zwar unspektakulär auftritt, aber so spektakulär stark singt, finde ich, ist das was bei den Jurys durchaus punkten könnte, wenn man überlegt, das ist ja einfach dieses System, du hast in einem Finale, in dem Fall sind es dann 26, die auftreten im Finale, die Jurys erstellen eine Top 10, da kriegen von den 26, kriegen 10 Punkte von den Jurys. Und dass er bei den Jurys in der Top 10 sein kann, wir kennen das Teilnehmerfeld noch nicht, aber es sind ja auch schon ein paar freakige Sachen dabei, das finde ich überhaupt nicht unwahrscheinlich. Und dass da Punkte reinkommen können, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ob er derjenige ist, der am Ende bei einem Televoting hängen bleibt, wenn du so ein Riesenfeld hast und der normale Televoter sucht sich da irgendwie so seinen Favoriten aus, für den er anruft, ob das da dann so spektakulär Punkte kriegt, Da kann man Fragezeichen dran machen. Ich meine, er hat jetzt das Televoting in Deutschland auch gewonnen. Also da muss ja ein bisschen was dahinter sein. Aber so Leute, die wieder von null Punkten schreien, das würde ich so jetzt noch nicht unterschreiben tatsächlich. Also da kann man ihn erstmal machen lassen und man muss ihn sowieso, also warum man jetzt so auf ihn geht und ihn irgendwie schlecht redet, das was an Stellen auch schon passiert, das ist super nervig, Leute, ey, macht es nicht. Also ich will zwei Sachen dazu sagen. Ja. Ich gebe dir recht, dass ich es diese typischen Sachen, jetzt werden wir wieder Letzter oder auch immer so nach so einem ESC Finale und was kostet das alles und so, muss ich auch sagen, finde ich ganz schlimm. Ich finde aber die andere Seite auch, wenn ich so Posts lese, jetzt müssen wir ihn aber mal gut finden. Und ich finde schon, man kann wirklich... Niemand muss irgendwas gut finden. Ja, ja, aber man kann und man darf auch dazu sagen, ich glaube, das wird leider keine Chancen haben. Deswegen ist man ja jetzt noch lange irgendwie kein Hater. Ich glaube, man muss das so in beide Richtungen, glaube ich, auch so austarieren. Ich finde das ganz schlimm. Sicherlich ist es jetzt so, wenn ich nachher im Finale in der Halle stehe und Deutschland ist jetzt dran, irgendwie ihn natürlich, wenn wir auch hinter ihm stehen und dem auch zujubeln. Ich meine, so nach 2-3 Monaten, wenn man dann den ganzen Jahrgang kennt irgendwie, dann findet man auch jeden Song irgendwie toll. Also weil dann hat man ja, deswegen hat man ja eine PED hinterher, weil es ja irgendwie, oh, jetzt ist die Zeit wieder vorbei und man hat mit diesen Songs und man hat es miterlebt, wie die so entstanden sind und wie die ausgewählt worden sind und so weiter. Aber ich finde schon, man hat schon auch das Recht, kritisch zu sagen, na, ich glaube, das wird jetzt irgendwie halt auch nichts. Das richte ich jetzt auch nicht an deine Adresse, sondern ich richte das so ein bisschen nach draußen, wo ich das jetzt auch am Wochenende so gelesen habe. Und dann denke ich so, naja gut, also es bleibt mir schon auch noch überlassen zu sagen, dass ich das irgendwie anders sehe. Und da muss man dann auch nicht belehrend irgendwie halt sagen, so, und das musst du jetzt aber gut finden. Also da finde ich es ein bisschen seltsam. Aber man muss eins dazu sagen, die Entscheidung ist jetzt auch getroffen und die ist jetzt dann auch so. Und das muss man dann auch akzeptieren. Und dann, ich meine, die ganzen Favoriten, die man sonst so hat, die kann man sich ja nach wie vor immer anhören. Also das ist ja, bleibt ja jedem unbenommen. Also deswegen finde ich das auch dann ein bisschen übertrieben. Also jetzt sind halt auch eine ganze Menge Künstler sozusagen in meinen Wahrnehmungsschirm irgendwie gekommen, dass ich so denke, oh, jetzt will ich mal gucken irgendwie, was macht die denn sonst noch oder was macht der sonst noch so musikalisch? Und das ist auf jeden Fall ist das eine Bereicherung. Und da sind ganz viele schöne Sachen, die man so über den ESC und auch über Vorentscheide und so weiter, über Künstler irgendwie halt auch so entdeckt. Aber ich muss ja sagen, wir haben ja noch so, ja, mindestens einen großen Elefanten im Raum, wenn wir so den deutschen Vorentscheid irgendwie betrachten. Also vielleicht fange ich mal an und vielleicht fange ich auch mal so mit den guten Sachen an. Ich finde schon, wenn man sich die Show ansieht und wenn man so im Lichte der letzten 2 Jahre anschaut, was der NDR mitunter ja mit Zuhilfenahme von irgendwelchen Produktionsfirmen da auf den Bildschirm gebracht hat, muss ich sagen, sieht man schon eine positive Entwicklung. Also es gibt schon einige Dinge, also wir haben jetzt ja im Kern uns ja sehr stark jetzt mit der Musik auseinandergesetzt. Ich finde auch, das ist vor allen Dingen wichtig. Mir geht's ja persönlich auch immer nicht so sehr um den Modus, sondern auch, was stehen da für Songs zur Auswahl. Ich habe mich schon sehr darauf eingestellt, dass die Moderation wieder und das Drumherum, dieses Wetten, das Sofa, was sie da mit diversen Prominenten aufgestellt haben, kann ich ja noch mal eben kurz vorstellen. Es waren noch eingeladen Mary Rose, Riccardo Simonetti, Florian Silbereisen, Elli Neumann und dann eben halt die beiden Coaches Ray Garvey und Conchita Wurst, die ja diese Wildcard-Veranstaltung ja begleitet haben. Und da muss ich, da habe ich dann so gedacht, insbesondere bei der Moderation, ich erwarte ganz Schlimmes. Und meine Befürchtungen sind eigentlich leider auch sogar noch übertroffen worden. Es war wirklich schon im Grunde fast in den ersten Sekunden war es eigentlich für mich schon fast eine Zumutung. Und ich habe so gedacht, boah, Leute, fangt lieber mit der Musik an. Also das war ganz, ganz schlimm. Und ich, ehrlich gesagt, fand ich, es war so schlimm, dass ich fast gar nicht so wahnsinnig viel mehr darüber sagen möchte, weil ich eigentlich so denke, da überlagern wir eigentlich die Musik damit, aber Feuer frei, wenn du da gerne auch noch was zu sagen möchtest. Nee, ich fand, wir haben es ja jetzt extra so gewichtet, dass wir gesagt haben, wir legen den Fokus erstmal auf die Musik, auf die Acts, die aufgetreten sind, weil das ja auch erstmal das Wichtige ist an so einem Abend. Aber Ich fand es tatsächlich auch furchtbar. Also es ist, man muss ja nochmal, wenn man zurückblickt aufs letzte Jahr. Letztes Jahr habe ich ja auch so ein bisschen geschrieben, letztes Jahr war es einfach ein Upgrade zum Jahr davor. In der ganzen Art der Aufmachung, dass eben nicht mehr dieses, ach, jetzt hast du es hinter dir und du hast es geschafft und so dieses, da hatte das noch mehr so Provinzfernsehen-Charme. Das hatte sich so ein bisschen gebessert im letzten Jahr. Aber ich fand's, jetzt war es ein Rückschritt wieder. Also es war, über Barbara Schöneberger haben wir schon viel gesagt, ich finde, es müsste einfach mal aufgelöst werden. Dieser Vorentscheid ist einfach nicht eine Barbara Schöneberger Show. Und das ist es einfach noch zu viel und sie lassen sie da machen. Aber das, allein dieses Opening, da wäre ich schon fast im Boden irgendwie versunken, weil, weißt du, wir haben jetzt natürlich auch den fiesen Vergleich zu anderen Vorentscheiden. Die anderen Vorentscheide, die total geiles Opening hatten mit entweder Künstlern, die selbst schon da angetreten sind und mit so Songs, die sich von da verfangen haben oder lassen irgendwelche Sieger-Acts auftreten, was weiß ich was. Und in Deutschland kommt dann einfach Barbara Schöneberger mit irgendwie so komischen Struwwelpeter-Fingernägeln aus dem Solarium und sagt, haha, ich bin hier die Loreen. Das war super peinlich. Also, das ist einfach so ein schlechtes Opening gewesen. Und also, das ist ja auch nicht so, ach, so eine Hommage an die Siegerin, sondern es war einfach nur peinlich. Und dann musst du dir aber auch überlegen, wenn du sagst, ja, ach, naja, weiß ich nicht, Budget und dann hier alles und so. Guck mal, wen du alles in der Halle hattest. Du hast eben alle Namen beschrieben. Du hast mit Conchita so einfach eine ESC-Siegerin da sitzen. Und was macht sie? Sie singt nicht, sie erzählt nur ein bisschen was. Das ist, ey, was soll das? Du hast Mary Rose da, du hast Lord of the Lost sind ja auch noch da gewesen. Warum reden die nur? Warum treten die nicht auf? Warum eröffnen die nicht die Show? Was soll das? Das ist so, du bist eine Musikshow, wir haben ja eben drüber geredet, es gab ja viel Musik. Warum sind die ganzen Musik-Acts, die da irgendwie waren, selbst wenn es irgendwie Ray und Ali Neumann waren, die jetzt nicht den direkten ESC-Bezug hatten, warum sind die da alle nur da und reden? Warum tritt da niemand auf? Was soll das? Warum wird da nur irgendwas eingespielt? Das verstehe ich nicht. Und stattdessen macht man ein Opening, in dem man irgendwie so Loreen verhohene People in irgendeinem kartoffelig-deutschen Art, habe ich nicht verstanden, fand ich fürchterlich. Und dann auch immer, dass da irgendwie sowas wegmoderiert wurde nach irgendwie so ergreifende Balladen oder so starke Auftritte, stark inszeniert und dann steht da irgendwie Barbara Schöneberger mit so einem ESC-Bauchladen, so völlig out of context, würde man im Internet sagen. Was da irgendwie so gar nicht reinpasst. Man sagt, jetzt mach mal ein Show-Element und natürlich, was sie irgendwie kann wie keine andere, ist einfach so schlagfertig auf unerwartete Situationen reagieren. Aber das allein als Talent in so einem Vorentscheid, weiß ich nicht. Und alles andere ist, wie gesagt, es soll nicht die Barbara Schöneberger Show sein. Dann sitzen sie da auf dem Sofa und reden ewig über irgendwelche Zahnschmerzen oder über Farben von Unterhosen und auf einmal ist Mary Rose ist einfach die einzig Vernünftige da, die wahrscheinlich eingeladen wurde für dieses typische, ach, für mich heißt es immer noch Grand Prix-Feeling und sie ist einfach diejenige, die dann dazwischen haut und sagt, was ist denn hier los? Ja, was genau. Soll denn das? Und wo ich gedacht habe, so, warum ist sie jetzt die Stimme der Vernunft da? Warum ist sie die Coole irgendwie und alle anderen verzetteln sich da so in sich? Und es ist einfach, das ist fies, weil das auch so die Künstler, wir haben sie ja ausführlich gewürdigt. Ich finde, das würdigt das eher so herab, wenn da so zwischendrin irgendwie so ein Kasperle-Theater da veranstaltet wird. Das hat's gar nicht nötig. Du kannst die Beiträge auch einfach hintereinander weg irgendwie bringen und machst da eben nicht so eine Kasperle-Show und dass du sagst, ja, wir müssen das jetzt hier alles nochmal ins Lächerliche ziehen und dann sag jetzt noch 100 Mal, ja, dieses Jahr habe ich aber ein gutes Gefühl, habe ich letztes Jahr auch gesagt, das ist, die Witze werden halt langsam echt alt und ich finde, es muss einfach weg davon, diese Art von stoffelige Show zu sein und es gibt so viele gute Beispiele aus anderen Ländern und es ist, wie gesagt, sie hatten ja eigentlich alles da. Lass Conchita auftreten, lass Lord of the Lost irgendwie auftreten und so. Es ist ja, die Leute waren ja zugegen, man hat einfach nur nichts draus gemacht. Und deswegen, da war ich echt irgendwie unzufrieden mit. Also es waren, wir haben es besprochen, schöne Beiträge, auch schöne Inszenierungen und so, das alles irgendwie dann so in sich war es wertgeschätzt, aber so die Show drumherum hat es wieder eher kaputt gemacht. Und deswegen bin ich dieses Mal damit auch gar nicht happy. Ja, ich fand zum Beispiel noch, was ich klasse fand bei Mary Rose nach dem Voting, was sind denn deine Favoriten? Und sie sagte, ja, ich habe 3 Favoriten, aber ich sag nichts. Ich bin noch nicht doof. Genau. Ja. Also ich fand Mary Rose auf eine Art auch tatsächlich da sehr fehl am Platze, weil ich sie eigentlich sehr schätze. Und sie hat ja auch einfach eine fantastische Musikkarriere hinter sich. Und sie hat dann irgendwie noch so erzählt, so ja, also ESC war für sie in der Karriere auch ganz groß. Da kommt eigentlich nur noch die Muppet Show ran, wo sie ja auch mal aufgetreten ist. Und das war jetzt wirklich, also du hast es ausgeführt, ich will da auch gar nicht mehr so weiter in die Kerbe. Ich habe noch irgendwie aufgeschrieben, zwischendurch hat Barbara Schöneberger nochmal gesagt, der ESC ist am 1. Mai. Da habe ich so gedacht, ach, ja. Wollte sie 11 Tage eher da sein? So, also das sind auch alles so, mir fiel noch dabei auf, ich habe ja da auch schon mal drüber gesprochen. Ich bin ja großer Dschungelcamp-Fan und da weiß ich ja, da ist ja im Hintergrund, ist ja da auch ein fantastisches Autorenteam, die ja die Moderation schreibt und richtig gute Sachen, wo ich so denke, warum besorgt man nicht da der Barbara Schöneberger dann wenigstens gute Texte von Autoren geschrieben, die auch dann wirklich auch witzig sind. Und diese ganze Geschichte. Es lief ja parallel, lief ja die Veranstaltung auch auf One und da sah ich dann Tage vorher so einen Trailer, wahrscheinlich, weil es ja eben so spät war, mussten sie irgendwie das Programm noch davor so ein bisschen auffüllen und haben dann auch so einen Film, irgendwie die schrägsten Momente des ESC. Und da frage ich mich dann auch immer so, warum müssen wir uns in Deutschland immer noch wieder für diesen ESC entschuldigen und dann versuchen wir das Ganze wieder ins Lächerliche zu ziehen. Und das bringt uns auch tatsächlich auch nicht weiter. Und das ist alles so unliebsam. Ja, ich will es jetzt auch gar nicht, ich will es gar nicht so weiter ausführen. Ich muss auch sagen, hätte man lieber eine Musiksendung gemacht und die hätte man richtig so zack, zack, zack hintereinander. Irgendwie hätte man so, gut, Postkarten gab es ja auch irgendwie und dann hätte man vielleicht auch so eine Art Green Room und dann hätte man die Künstler auch interviewt und so und dann wäre es das auch wirklich auch gewesen und dann wäre es auch ein schöner Abend, weil ich fand zum Beispiel, ich glaube, die Stimmung im Publikum war, glaube ich, großartig. Ich musste noch so lachen, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, aber als so die Kamera durch die durchs Publikum fuhr, habe ich so gedacht, ich kenne da fast jeden Dritten, der da sitzt irgendwie. Also ich habe das Team von ESC Kompakt habe ich entdeckt, ein paar Leute aus unserer Hamburger ECG-Gruppe sind jetzt auch da gewesen, da habe ich auch, ach ja, guck, da sitzt da und da ist der und so. Also das war, also selbst da war so ein bisschen die ESC-Prominenz im Publikum, das fand ich irgendwie auch ganz schön. Also das hat wirklich Spaß gemacht, aber ganz ehrlich, also man kann zur Moderation stehen, wie man will, aber ich finde das ganz furchtbar, wie das im Moment läuft. Aber das muss ich nochmal ganz versöhnlich sagen, für all die, die sagen, oh, das war ja wieder so wie die letzten Jahre, das finde ich war es nicht und man hat sich wirklich schon an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr gebessert. Und da hoffe ich, dass man in diese Richtung geht, vielleicht das nächste Jahr mal wirklich auch einen Titel für die Show entwickeln, die dann für die nächsten Jahre auch gilt, damit wir da ein bisschen eine Identifikation bekommen. Das wäre nochmal ganz schön, lieber NDR. Und dann kann es vielleicht wirklich mal so in eine Richtung gehen, wo man sagt, okay, jetzt haben wir so eine gewisse Routine und so einen Einlauf. Jetzt wissen wir, wie dieses ESC-Game funktioniert. Und wir sind dann vielleicht überwiegend dann mal ein bisschen weiter vorne immer jedes Mal unterwegs. Das würde mir ja schon so ein bisschen reichen. Ja, hoffentlich bleibt das deutsche Finale nicht als Titel. Das ist furchtbar. Ja, unbedingt. Also das. Ja. Was mein Gedanke noch war, während die Show so lief, es gibt ja, du bist ja auch im Vorentscheid-Game mit drin, es bieten ja dann doch einige Sender inzwischen an, dass sie sagen, unsere Show, und aber wir machen es nochmal mit dem englischen Kommentar, damit die internationalen Zuschauer das auch sehen können und nachvollziehen und dann wird so ein bisschen erklärt, erstmal, was gerade passiert, was die Moderatoren gerade so erzählen und dann auch, wenn dann übersetzt wird, wenn über die Künstler was erzählt wird, dass man das auch irgendwie mitkriegt. Und dann dachte ich, boah, das stell ich mal vor, es würde jetzt irgendwie das auch in Deutschland geben und das würde jemand auf Englisch übersetzen, das wäre doch irgendwie peinlich. Also ja. Wenn du, was da erzählt wird und so, das kannst du ja keinem vermitteln, das ist ja schrecklich. Und das ist so, dann ist es wieder so eine provinzielle Show, die du eigentlich niemandem international zeigen kannst. Nein, und da haben wir ganz andere Shows gesehen, bei denen das nämlich so war, bei denen du gesagt hast, ach ja, vielleicht gut, vielleicht ist das jetzt irgendwie so mal kurz spezieller finnischer Humor oder so, aber das ist, da kommt man auch drüber weg und es ist nicht so, dass man jetzt deutschen Humor eine Viertelstunde am Stück ertragen muss, bis man wieder Musik kriegt. So, das dachte ich noch so irgendwie in meinem Vorentscheidskopf. Dachte ich so, oh nee, bitte. Ja, aber das sind halt so Sachen, da denke ich halt auch immer, entwickelt das nachhaltig über die Jahre hinweg und macht nicht immer jedes Jahr alles wieder neu. Auch dieser diesjährige Vorentscheid hatte schon vieles Gutes, was schon besser war als in den vergangenen Jahren. Macht da unbedingt weiter und merzt die Dinge aus, die einfach blöd laufen. Und wir haben es ja jetzt eben schon skizziert, was blöd läuft. Und da solltet ihr das vielleicht mal überdenken, ob ihr das vielleicht so weiterhin so machen wollt oder ob wir vielleicht nicht auch auf eine gewisse Art ein bisschen ernsthafter auch an die Sache gehen. Und ich glaube, dann wird das ein schöner Musikwettbewerb, auch hier in Deutschland, hinter die sich dann wirklich auch alle hinterreihen kann. Was ich ganz schön finde, wir haben uns jetzt nicht gekloppt. Wir hatten ein bisschen Angst, dass wir sehr gegenteiliger Meinung sind. Ja, sind wir jetzt, glaube ich, auch. Wir haben, glaube ich, jetzt, wenn der deutsche Beitrag im Songcheck besprochen wird, dann kommen wir da vielleicht auch nochmal so da drauf. Aber insofern gehen wir ja doch immer sehr wertschätzend da miteinander um und so soll es ja irgendwie auch sein. Ja, du hast das schon eben angeteasert. Wir sind natürlich auch noch nicht nur in Deutschland, sondern auch im Vorentscheid-Game, nämlich da auch in anderen Ländern. Wir hatten wieder einen Super Saturday. Wir haben natürlich nicht alle Vorentscheide, die es an diesem Wochenende gab, wirklich ganz intensiv betrachtet, aber einige haben wir dann schon gemacht. Nämlich zum Beispiel den Dansk Melodie Grand Prix, der am 17.02. stattfand, am Samstag. Und im Konzerthaus des dänischen Fernsehens in Kopenhagen hat das stattgefunden. Und ja, das war aber, fand ich, schon mal auch wieder sehr unterhaltsam. Ich habe im Vorwege mir auch die Playlist des Öfteren mal angehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand eigentlich die Songs dieses Jahr gar nicht mal so schlecht. Es war sicherlich, das eine oder andere war sehr generischer Pop irgendwie auch dabei. Aber da war schon viel, viel Schönes irgendwie. Es war eigentlich ein ganz netter Abend. In diesem Konzerthaus war auch proppevoll mit, ich glaube auch tatsächlich mit ESC-Fans, mit Melodie Grand Prix-Fans irgendwie. Das konnte man sich gut angucken. War auch in einer überschaubaren Zeit, etwas über 2 Stunden. Der Livestream hat sogar gehalten. Letztes Mal oder irgendwie ein paar Jahre vorher ist er ja irgendwie gekappt, weil der Livestream nicht so lange ging, weil sie etwas überzogen hatten und plötzlich kriegte man nicht mehr mit, wer hat das Ding jetzt eigentlich gewonnen. Und das haben sie dieses Mal dann ganz gut hingekriegt. Du bist ja auch schon über Jahre eine intensive Beobachterin des dänischen Vorentscheids, warst ja auch schon mal vor Ort. Wie ordnest du den diesjährigen Vorentscheid ein? Ja, ich habe ihn dann nur so halb verfolgen können, weil ich da tatsächlich gerade erst aus Berlin zurück war. Und ja, aber ich habe natürlich im Vorfeld auch schon reingehört und ich fand die Auswahl schwach, ehrlich gesagt. Also, okay. Aber das ist jetzt auch nichts Neues, das fand ich eigentlich so die letzten beiden Jahre auch, dass man sich das angehört hat und gedacht hat, so ja, da kann das gewinnen, das vielleicht auch, aber es ist so alles, also da schreit jetzt nichts, hurra Dänemark im Finale. War die letzten Jahre nicht so, war jetzt dieses Jahr, fand ich, auch nicht so. Letzter aufregende Beitrag, den sie hatten, war für O Flam, die es ja auch nicht ins Finale geschafft haben, was immer noch ein Skandal ist. Also die sind tatsächlich jetzt seit 5 Jahren nicht im Finale dabei gewesen. Es wird eigentlich mal wieder Zeit. Aber ich finde, da hat jetzt auch von diesen 8 Songs hat keiner gesagt, hier Finale, ich bin dabei, los geht's. Und da war ich erstmal enttäuscht. Live hat mich jetzt auch keiner endlos überzeugen können. Tatsächlich war die spätere Siegerin dann noch die beste auch. Die hätte ich jetzt auch noch geschickt aus dieser Auswahl. Aber insgesamt müssen die, glaube ich, mal irgendwie wieder klarkommen. Und wie du sagst, generischer Pop, es war halt wirklich eigentlich durchgehend so generischer Pop. Also was wir jetzt bei Deutschland beschrieben haben, war ja durchaus eine Auswahl, auch so gerade an Genres, ja. Ne? Mhm. Und ich fand so, diese Art von Auswahl hatten sie halt nicht und hatten sie auch die letzten Jahre nicht unbedingt. Und das ist schade, weil wie du sagst, eigentlich der Rahmen ist in Dänemark immer super schön und war das auch dieses Mal wieder. Die hätten eine geilere Auswahl verdient. Also wenn wir noch mal so einen Link zum deutschen Vorentscheid, was ich da zum Beispiel in Dänemark gut fand, nachdem die aufgetreten waren, wurden die dann auch zusammen mit den Komponisten interviewt. Und ich finde, das wäre zum Beispiel auch ein Ansatz für den deutschen Vorentscheid. Nicht immer irgendjemanden, der da mal prominent ist und da sitzt, soll irgendwas sagen mit seinem Halbwissen über den ESC, sondern dann den Künstler fragen, Mensch, warst du aufgeregt? Meinetwegen kann ja auch irgendwie, und wie ist es zu dem Song gekommen oder irgendwas so in der Richtung. Das ist viel wichtiger, dann auch dadurch den Künstler näher kennenzulernen, als jegliches irgendwie, welche Farbe hat deine Unterhose oder so. Also das sicherlich da irgendwie. Ich muss sagen, stimmlich hat mich die Saba, das ist ja die Siegerin mit dem Song Sand, Die hat eine sehr reduzierte, sehr reduzierten Auftritt gehabt. Ich habe mir das so aufgeschrieben. Sie steht da auf so einem Campingtisch mit so an einem Mikrofonständer und singt. Und da gibt es noch so einen Effekt, dass da ihr pochendes Herz wird dann nochmal so auf der Brust, so ein Licht irgendwie nochmal so dargestellt, irgendwie okay. Aber ich fand sie stimmlich nicht ganz so. Aber ich wusste nicht genau, hat die sich jetzt nicht gut hören können, weil sie hat dann irgendwie auch diese In-Ears da rausgezogen. Das war aber nachher bei ihrem Siegerauftritt dann auch nochmal so. Und also das hat mich eigentlich ein bisschen abgehalten. Wenn man jetzt so das normale Audio sich anhört, das eigentlich, ja, ist so eine hymnische Ballade, alles okay, aber irgendwie stimmlich hat mich das jetzt nicht so unbedingt vom Hocker gerissen. Ja, muss man sehen, wie die dann nachher beim ESC da irgendwie halt agiert. Also die ist ja eigentlich aus Äthiopien, ist dann wohl irgendwie als ganz kleines Kind oder Säugling da wohl irgendwie adoptiert worden und in Dänemark dann aufgewachsen. Und ja, der Song inhaltlich habe ich mir hier rausgeschrieben, da geht es irgendwie so, ja, nehmt euer Leben in die Hand und folgt euren Träumen. Also das ist jetzt auch jetzt nicht irgendwas, wo man jetzt, wow, also das Thema hatten wir ja noch gar nicht. Aber das ist dann so dabei rausgekommen. Es gab ja noch... Ach was, in Wahrheit singt sie darüber, dass sie auch Jörn Olasson zurück will. Ja, genau. Das sind ihre Träume, meinst du? Ja, es gab noch irgendwie so zwei Künstler, auf die so ein bisschen auch noch der Fokus war. Das eine ist ja der Basim gewesen mit Johnny, der ist dann auch noch, es gab nachher so eine Art Superfinale mit drei Teilnehmern. Basim ist ja schon mal mit dem Klischee-Song angetreten 2014, als der ESC auch in Kopenhagen war. Das war dann auch so ein bisschen so eine generische, also damals so eine generische Nummer, so Michael Jackson-mäßig irgendwie. Und dieses Mal war das so ein bisschen so eine, ja, vom Standing würde ich sagen, so ein bisschen so wie diese Manz-Selmerlöff-Auftritt, so mit reingezeichneten Regen und Sträuchern, so in Schwarz-Weiß-Optik irgendwie. Aber war jetzt auch, glaube ich, nicht unbedingt irgendwas, was einem jetzt so wirklich so vom Hocker gerissen hat, ne? Also soweit ich weiß, hat er das Publikumsvoting gewonnen. Also es war ja am Ende auch wieder eine Kombination aus Jury und Publikum. Und Saba war bei den Jurys vorne und er beim Publikum. Ich bin aber auch froh, dass er das nicht geworden ist. Also auch wieder nichts gegen ihn, aber ich fand das vor 10 Jahren schon furchtbar. Also dieses Lied, das hat mich so genervt. Ich meine, das war, er hatte da sein Heimspiel, alles okay. Und ich weiß noch, wieder in Kopenhagen irgendwie an der Hauptstraße hing ja auch so ein großes Plakat, wo einfach dieser Nervtext, da stand einfach nur dieses Gibi da bidi, ach, ja, Gibi ja, die, ja, I stimmt. Love you. Ja, genau. Ganz furchtbar. Und genauso furchtbar war einfach auch dieses Lied. Und jetzt ist er ja mit einem Lied angetreten, irgendwie so die Gedanken von einem Mann in einem Hospiz irgendwie so besingt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Thema ist für eine ESC-Bühne auch. Obwohl natürlich berührt es auf seine Art. Aber weiß ich jetzt auch nicht, wie du sagst, vom Klang her eher so generischer Popsong, habe ich jetzt auch gedacht, boah, brauche ich jetzt nicht. Und ja, Aura Dione, das war irgendwie auch so insgesamt nichts, die ist ja auch nicht mal ins Superfinale dann gekommen. Deswegen, ja, nur mit Namen gewinnst halt auch nichts. Deswegen war es am Ende dann schon die richtige Entscheidung, glaube ich. Und mal sehen, wie das dann in Malmö wird. Aber ja, ich rede mir einfach ein, sie singt über Jörn Olasson und dann gefällt es mir besser. Ja, wobei, also bei Aura Dione war es halt so, den Song finde ich schon irgendwie ganz nett, aber der Auftritt war halt ja wirklich seltsam, ne? Der war wirklich, also sie sitzt da wie so eine Meerjungfrau auf so einer Disco-Kugel und singt dann, hat am Anfang erst eine Gitarre und dann ist es ja so, ja, das ist ja so ein Effekt, den es ja auch so beim ESC gibt, dann haben die so eine Gitarre, dann ist so ein Schwenk in die Totale und dann wieder ein Schwenk auf sie und dann ist auf einmal die Gitarre weg, aber diesmal hat man dann einfach auch den Bühnenarbeiter jedes Mal gesehen, das eine Mal, wie er ihr dann die Gitarre abnimmt. Und beim nächsten Mal auch, wie er ihr dann vorne das Kleid dann also wegzieht, damit sie dann da die Disco-Kugel dann runterrutscht und dann mit den Tänzern da irgendwie weiter agiert auf der Bühne. Also das war einfach auch ganz, ganz komisch da. Also da habe ich so gedacht, wow, was. Sie hat es auch nicht in das Superfinale geschafft. Also da hat es dann, ja, da hat es wahrscheinlich dann wirklich die Bühnenarbeit wirklich dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, nee, das, da kannst du dreimal Aura Dione sein, das wird hier leider nichts. Also insofern. Wie gesagt, vielleicht ist es diejenige, die noch die besten Chancen hat von allen, die zur Auswahl standen. Ja, ja. Aber sie könnten auch wieder rausfliegen. Ich hätte ja gerne mal wieder Dänemark im Finale, aber ich hätte auch gerne mal wieder so einen geilen Song aus Dänemark. So, wo man auch sauer ist, wenn es nicht im Finale ist. Bei dem Song, ich glaube, wenn der nicht im Finale sein würde, weiß nicht, ob wir ihn jetzt stark vermissen würden. Natürlich immer noch müssen wir abwarten, was in Malmö dann auf der Bühne sein wird, aber ja, ich glaube, das wird wieder nicht ganz so einfach. Und dann haben wir jetzt noch, die haben wir jetzt auch nicht so wahnsinnig intensiv, glaube ich, verfolgt, nämlich es gab dann das Esti Laul, gab es dann auch noch am Samstag das Finale. Das gab ja im Vorwege, gab es ja ein Halbfinale am 20. Januar. Dann hat man sich tatsächlich auch sehr viel Zeit gegeben, um dann sozusagen fast einen Monat später dann auch erst das Finale dann auszutragen. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Das Finale haben, ich weiß nicht, 5-5 Minu East Ipulpup gewonnen mit Nedest Narkotikumdidest Aitea Mekylmidagi. Also ich möchte jetzt nicht ESC-Kommentator sein. Du dödel die. Genau, das war das dritte Futur bei Sonnenaufgang. Hip-Hop-Folk, Popmusik, Dance-Elemente, ist alles irgendwie so mit drin. Das sind praktisch also ein Duo und eine Band, die sich da so zusammengeführt haben. Und so einen sehr ungewöhnlichen Auftritt hingelegt haben. Ich finde es aber eigentlich nicht so besonders geil. Der Olli war ja dieses Mal auch wieder der, ich glaube, Zweiter ist er letztendlich dann geworden, der ja letztes Mal auch schon dann abgeschmiert war gegen die Alika, wobei die ja einen guten Auftritt irgendwie auch gemacht hat. Und ich glaube aber dieses Mal, Estland, ich glaube, das wird nichts. Also da, das sehe ich, das finde ich schwierig. Dir fällt da nichts zu ein? Nee, mir fällt da nichts zu ein. Weißt du, gerade bei Estland war ja die letzten zwei Jahre jeweils mein Favorit. Das habe ich ja auch hier so oft es ging gesagt, dass ich sowohl Stefan als auch Alika total toll fand, dass mir das total viel gegeben hat jeweils. Und das ist ja auch, hat ja dann auch ordentlich abgeschnitten jeweils im Finale. Dieses Mal, also erstmal, dass du schon erwähnt hast, Olli, also abgeschmiert ist er natürlich letztes Jahr nicht, er ist einfach zweimal Zweiter geworden, ja, so, der arme Kerl. So wollte ich sagen, genau. Das ist natürlich auch ein fieses Schicksal, wenn du jeweils Auftritte hast, die man sich auch gut auf der ESC-Bühne vorstellen kann, und dann bist du zweimal so knapp dran und schaffst es nicht. Das ist halt schon irgendwie schade. Also wir haben jetzt ganz schön viele Schicksale, wo man sagt, warum hat er es jetzt nicht geschafft? Hätten wir gerne auf der ESC-Bühne gehabt, das ist jetzt wieder so ein Fall. Ja, aber das, ach, was soll ich dazu sagen? Vielleicht erzähle ich so, weil ich habe ja letztes Jahr oft erzählt, dass es bei Alika so war, dass es, weil Esti Laul Playlist wird dann immer nach dem Alphabet irgendwie so immer die Künstler nach dem Alphabet sortiert in der Playlist, die veröffentlicht wird, wenn die Songs rauskommen. Und so war es diesmal auch, und deswegen war der Titel der erste, den ich mir angehört habe. Ja, das stimmt. Ja, richtig. Die fünf vorne. Mhm, genau. Und ich habe mich so zurückerinnert, wo ich dachte, okay, Alika ist einer der allerersten Songs, die ich höre aus irgendwelchen Vorentscheiden. Und dann ist es gleich so ein Banger, und dann ist es sofort der Song, wo man denkt, boah, der ist es, Wahnsinn. Und dann hat der durchgehalten und war bis zum Ende mein Lieblingssong des ganzen Jahrgangs. Und dann habe ich dieses Mal den ersten Song gehört und gedacht, naja gut, der ist dann schon mal nicht mein Lieblingssong des Jahrgangs. Es passiert einfach nicht mehr dasselbe wie letztes Jahr. Und da hat er mich schon genervt und gestresst. Also es ist so ein Song, der stresst mich einfach. Und es ist witzig, weil bei Isaac Always on the Run, da geht's ja eigentlich um Stress, den man hat. Und das ist aber kein Song, der mich stresst, weil er den irgendwie so, er singt das, er bringt das rüber, dieses Gefühl, aber es ist kein Song, wo ich jetzt am Ende, wo ich mich erstmal beruhigen muss, weil ich denke, boah, das hat mich jetzt genervt. Und das ist einfach, also der estnische Song, das ist so, der löst bei mir einen unguten Stress aus, wenn ich den höre, weil der einfach so, das ist so wild, so durcheinander, die Bühnenshow ist ja auch so ein Rumgehüpfe und so, und dann hilft ihnen auch diese Quinna Böske, diese Damen, dieses traditionelle Instrument, hilft da jetzt auch nicht viel. Also mir gibt das gar nichts. Also das ist wieder, das mir gibt das so ein Blaskapellengefühl, weißt du, wo immer alle sagen, oh, das ist cool, mal Schwung und da weiß ich nicht, da ist so Stimmung, aber bei mir hat das keine Stimmung, mich stört das, mich macht das irgendwie nervös und ungut nervös. Und das ist wieder so ein Song, also der leider gibt der mir überhaupt nichts. Und das ist so schade, weil das ist so eins meiner Lieblingsländer gewesen die letzten Jahre im ESC. Ja, ja, das. Vielleicht, wenn wir nächstes Jahr, und dann ist dann so eine Liste, dann steht da Aachener Kultband, dann wissen wir schon, ach ja, die gewinnen dann. Das stimmt, ist so. Stimmt. Ah, Verschwörungstheorie. Sollte man sich. Olli, du brauchst einen anderen Namen, Junge. Ja, genau, genau. Ahle Olli oder so. Ich hatte noch so, wenn er mit Zweitnamen Aaron heißt, dann macht er ja, das einfach. Ja, genau, genau. Aaron Olli. Und dann gewinnt er. Ja, genau. Ja, Olli, ruf uns an, wir haben das Geheimrezept für dich. Genau, genau, wir wissen es, wie es geht. Naja, gucken wir mal, wie sich Estland schlagen wird beim nächsten ESC. Mal schauen, wie das weitergeht. Ja, und dann gab es noch auch zwei Entscheidungen. Moldau, das ging schon irgendwie unserer Zeit 18 Uhr irgendwie halt los. Ich habe da ein bisschen eingeschaltet und die ersten 4, 5 Songs habe ich so gedacht, das ist ja gar nicht mal so gut. Und dann habe ich mich nochmal anderen Dingen irgendwie zugewandt und habe hier so ein bisschen auch vorbereitet für die heutige Sendung und so weiter und habe dann tatsächlich mir Dänemark angeschaut und so weiter. Und aber letztendlich muss ich sagen, da ist eigentlich ein recht schöner Song dabei raus. Ich habe vorhin schon angekündigt, also eine Wiederkehrerin, die kommt aus Moldau und zwar die 44-jährige Natalia Barbu, die war nämlich schon 2007 für Moldau unterwegs. Damals hat sie im Finale den 10. Platz gemacht und sie ist jetzt wieder dabei mit dem Song In the Middle. Und sie tritt da mit mehreren Frauen, auch jeder steht da so vor so einem Mikrofonständer. Ich glaube, es sind aber mehr als 6, also das muss sie, glaube ich, noch ein bisschen abspecken oder es wird sowieso noch mal ganz anders. Mir gefällt der Song ganz gut, das ist so eine Mischung aus Popmusik und klassischen Klängen. Das hört sich auch so in dieser Spotify-Version auch sehr gut an. Also da ist so ein bisschen so für dieses Wochenende, da bin ich etwas versöhnt und das finde ich irgendwie... Ist eigentlich ein ganz schöner Song, der ist so im Moment momentan auch so in meiner Top 10 mit drin, in dieser ESC-Playlist, das, was man im Moment schon so weiß. Kann auch noch mal rausfallen, wenn da jetzt noch ein paar andere gute Songs reinkommen. Aber das hat mir jetzt tatsächlich schon mal so ein bisschen Mut gemacht, dass da aus der Ecke vielleicht nicht nur immer Stopsy Stu und Sunstroke Project immer sich gegenseitig abwechseln und nur die wirklich auch erfolgreich sind, sondern dass da vielleicht irgendwie auch mal andere Musik noch mal auf die Bühne kommt. Und das hat mir schon eigentlich ganz gut gefallen. Hast du das schon mal reingehört in den Song? Ja, und ich komme aber noch nicht so richtig rein. Also ich habe ihn mir natürlich gestern nach dem Sieg angehört und jetzt heute irgendwie in Vorbereitung hier noch mal. Und ich habe ihn aber schon wieder aus dem Ohr verloren. Also mit mir macht er irgendwie noch so gar nichts. Ich muss noch gucken, ob ich den irgendwie so zum Wachsen kriege. Aber so, deine Begeisterung erstaunt mich eher ein bisschen. Aber vielleicht springe ich auch noch mit auf den Zug. Naja, ich kann ja vielleicht mal so spoilern. Also mein Favorit ist tatsächlich auch im Moment die Ukraine. Und ich mag das tatsächlich sehr gerne, dieses so klassische Sachen, folkloristische Sachen ein bisschen kombiniert mit Popmusik in der Ukraine, ja sogar auch noch so mit Rap so irgendwie auch mit dabei. Also so eine Mischung, das gefällt mir schon ganz gut. Als wenn jetzt so ein Land wie Moldau jetzt irgendwie mit so einer schwedischen Produktion irgendwie daherkommen würde. Und obwohl ich jetzt nicht genau weiß, wer da jetzt überhaupt kompositorisch da irgendwie dahinter steht, aber das finde ich schon ganz gut. Sie hat 2007, da habe ich nochmal reingeschaut, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie der Song hieß, aber das war dann mehr so eine Hardrock-Nummer. Also das, was ich so bisher gelesen habe über sie, dass sie tatsächlich auch sehr viele Genres irgendwie schon ausprobiert hat. Irgendwie, sie spielt auch, glaube ich, Geige. Und hat auch, glaube ich, Gesang und so weiter auch studiert und so. Also probiert das da eben halt auch so ein bisschen aus. Und das ist jetzt dieses Mal auch tatsächlich wieder was ganz anderes. Was ich ja bei Wiederkehrern auch immer ganz schön finde, dass man nicht sagt, ach ja, das ist jetzt so eine Fortsetzung von dem, was die damals schon gemacht hat. Und insofern, gut, da war sie dann auch weitaus jünger noch. 2017 ist ja auch schon eine Weile her. Aber das ist schon schön. Also ja, mal gucken. Das wird dann halt auch so. Spannender war es ja so ein bisschen in Litauen. Da gab es das Eurovisia.lt. Das ist auch ein neues Format gewesen in Litauen. Und da haben wir alte Bekannte gesehen, die es aber leider dieses Mal nicht geschafft haben. Nämlich The Roop wollten es wieder machen, nämlich mit dem Song Simple Joy. Da haben sie dann nachher im Finale auch noch mal auch so ein Superfinale gemacht. Da sind dann in Anführungsstrichen The Roop aber nur Dritter geworden. Hättest du The Roop gerne gesehen in Malmö? Immer. Also ich glaube auch nicht, dass es erlaubt ist, dass The Roop den litauischen Vorentscheid nicht gewinnen. Weil das ist, wenn wir mal zurückdenken, sie haben ja damals gewonnen, den Vorentscheid mit On Fire, wo wir dachten, boah, das ist vielleicht sogar ein ESC-Siegertitel von einem ESC, der da nicht stattgefunden hat. Und dann war es ja so, dass Litauen nicht gesagt hat, ey, wir schicken euch einfach wieder, sondern ja, ihr könnt in den Vorentscheid wiederkommen. Und den haben sie dann wieder gewonnen. Und dann waren sie endlich beim ESC. Ja, und jetzt haben sie mal einen Vorentscheid nicht gewonnen. Auch das passiert offenbar. Ich hätte mich grundsätzlich gefreut, weil sie einfach, ich mag die einfach als Typen und einfach deren Bühnenshow hat ja immer was ganz Besonderes. Ich kann aber auch verstehen, dass der Song jetzt nicht so catchy war wie die ersten beiden. Dass der war ja eher so zurückgenommen und wirklich auch das, du hast ja gesagt, Simple Joy, und genau das ja auch beschrieben hat, so die, dass man die kleinen Freuden des Lebens wertschätzt und dann, weiß ich nicht, ist dann, ja, dann schätzt mal die kleinen Freuden wert und eher nicht die große Bühne so ungefähr, aber also ich hätte mich natürlich trotzdem gefreut. Da muss man auch immer aufpassen, dass man da nicht so in Nostalgie verfällt, dass man sagt, oh, ich will, dass The Roop beim Contest sind, ich will auch, dass Kano beim Contest sind und so weiter. Dann bist du schon nah dran, dass du eigentlich dir irgendwie so ein Nostalgie-Festival anguckst oder beim Hit-Krode Song-Festival-Fest irgendwie die Ex-Künstler abfeierst und auf einmal sind die dann wieder alle im aktuellen Jahrgang, das natürlich auch nicht. Aber also hätte ich schon gut was mit anfangen können, wenn die wieder hinfahren. Das war jetzt auch kein Kackauftritt. Also das war schon cool und süß, aber es war halt nicht so der Banger wie die ersten beiden Male, als sie im ESC-Jahrgang waren. Also man muss immer sagen, The Roop, wenn man das so verfolgt aus den letzten 4 Jahren, die wissen auch, wie es geht. Und die haben auch immer irgendwie so catchy Songs. Und ich habe aber dieses Mal so gedacht, also es war ja sowieso irgendwie, der Sänger ist ja, der ist ja auch bekannt für seine extravaganten Klamotten. Ich habe im ersten Moment, habe ich so gedacht, hat der da jetzt so einen Minirock an? Aber nee, das war dann wohl irgendwie so eine Shorts. Nun hat er so irgendwie so lange Storchenbeine und hüpfte da oder ja, walkte da irgendwie auch über die Bühne. Das war auch alles irgendwie ganz witzig. Hatte so einen etwas übergroßen grünen Strickpulli an. Und das ist natürlich, ist auch ein Hingucker und so weiter. Aber dieses Mal habe ich so ein bisschen gedacht, es ist ein ganz klein bisschen zu berechnend. Und ich meine, man muss es ja anerkennen, die haben es bis ins Superfinale geschafft, sind Dritter geworden. Ich meine, da waren insgesamt 10 Beiträge, die da zur Auswahl standen. Und das muss man ja auch erstmal so schaffen. Aber das war so dieses Mal, denke ich auch, also The Roop zwischendurch haben sie ja auch mal so außerhalb des ESC dann auch Dinge veröffentlicht. Und die haben mir eigentlich auch überwiegend immer sehr gut gefallen. Aber das war dann so, dieses Mal habe ich so gedacht, ja, also nicht unbedingt jetzt im Moment gerade mein Cup of Tea, also das muss ich sagen. Gewonnen hat ja in diesem Jahr Luke Telk von Sylvester Belt. Das ist so eine Elektropop-Nummer, geht auch so um eine Person, die sich in einer depressiven Phase befindet, auch wieder so vom Thema her wieder auch jetzt wieder sehr, sehr typisch. Aber die Nummer war schon oder ist schon, finde ich, sehr, sehr catchy. Also die kann man wirklich auch sehr gut hören. Und also da bin ich mal gespannt, wie das so auf der ESC-Bühne da vielleicht auch weitergeht. Also das, da muss ich sagen, da haben sie eigentlich einen ganz guten Song irgendwie auch rausgesucht. Ja, bin ich auch dabei. Auch da muss ich mich noch ein bisschen weiter reinhören. Aber ich habe die ersten Mal, die ich ihn jetzt gehört habe, habe ich schon so das Gefühl, da steckt was dahinter. Das will ich auch mögen. Das hat irgendwie was. Das ist spannend. Das ist auf jeden Fall von der Auswahl, die uns da am Samstagabend präsentiert wurde, auch absolut mein Favorit. Also derjenige, in den ich mich weiter reinfuchsen will als Song. Und ja, ich glaube, das ist schon eine ganz gute Auswahl, die sie da getroffen haben. Oh, wir sind mal einer Meinung. Okay, wir müssen aufhören, das geht so nicht weiter. Gibt es nicht noch irgendwas, worüber wir uns die Köpfe zerschlagen können? Nein, es ist ja irgendwie, ist ja auch irgendwie ganz, ganz schön. Ja, vielleicht ist es auch tatsächlich manchmal so, wenn ich jetzt so gucke, Moldau, Litauen, irgendwie, da hat man, also Litauen habe ich das Ende so ein bisschen verfolgt, aber wenn man vielleicht manchmal so ein Vorentscheid irgendwie nicht so intensiv, dann hat man ja auch nicht so diese Enttäuschung, ne? Wer da jetzt nicht weitergekommen ist, sondern man kriegt dann so Ist auch den, besser so, kann ich dir sagen. ja, dann kriegt man so den Sieg. Also ich meine, Alkes von Merci Cherie, der guckt ja gar keine Vorentscheide, der weiß schon, was er da tut. Ich glaube, der beschäftigt sich dann mit der ESC-Line-Up irgendwie und das reicht ihm dann. Also Aber was ihm dann für Songs durch die Lappen gehen, ey. ja, das ist schon so. Ja, genau. Also ich finde es auch nach wie vor, ich habe da gestern Abend gerade drüber nachgedacht, das ist noch nicht mal 10 Jahre her. Wenn man dann so Livestreams von diesen Vorentscheiden versucht hat, rauszufinden, wo sind die denn, wo kommt man da hin, dann waren die meistens auch von der Qualität nicht so geil. Also es brach dann auch gerne nach 5 Minuten dann mal ab. Die Übertragungsqualität war auch irgendwie wie hinterm Mond. Und jetzt mittlerweile ist es eigentlich gar kein großes Thema mehr, irgendwie Livestreams irgendwie zu ergattern. Dieses Jahr gibt es ja auch wieder über den Eurovisionskanal auf YouTube, auch zumindest von den Finalen auch wirklich Livestreams. Also sprich, man kann die auch sogar eher so im Nachhinein dann auch nochmal angucken, wenn man es irgendwie jetzt nicht geschafft hat, wirklich alles irgendwie an dem Abend irgendwie sich anzuschauen. Also da sehe ich halt auch so eine gewisse Vorwärtsbewegung. Also das finde ich irgendwie auch schon irgendwie ganz nett. Wir haben ja auf unserer Seite escgreenroom.de, da haben wir ja auch eine Seite mit den Livestreams beziehungsweise mit den Terminen. Also das ist auf escgreenroom.de und mit dem Link Livestreams müsst ihr dann oben dann klicken und da kommt ihr dann auch auf die einzelnen Livestreams. Manchmal haben wir auch Livestream und YouTube-Kanäle. Da bin ich neulich mal angesprochen worden von jemand, Mensch, lösch doch nicht gleich die Livestreams wieder, wenn das durch ist. Ja, aber ihr habt ja nichts mehr davon. Also das sind ja nur die Livestreams zu den Fernsehprogrammen sozusagen. Also da könnt ihr das ja nicht nachgucken. Überall da, wo man im Nachhinein auch noch mal schauen kann, da habe ich das dann weiter unten in der Liste. Da ist ja in der Mitte noch so ein Foto und darunter sind dann die vergangenen Veranstaltung. Da haben wir so ein paar Dinge aufgelistet aus den letzten Jahren. Da könnt ihr natürlich gucken, aber die reinen Livestreams, die bringen euch ja nichts. Also insofern können wir die dann auch, wenn sie dann vorbei sind, können wir sie dann auch rauslöschen. Und das ist dann auch insofern. Und im nächsten Jahr suchen wir euch die dann wieder raus und dann findet ihr die dann auch an dem Abend, wie ihr sie braucht. Also das ist ja überhaupt gar kein Problem, dafür sind wir ja da. Aber ich finde es schön, dass der Eurovisionskanal auch Livestreams schon zur Verfügung stellt. Also Moldau konnte man sich angucken über YouTube, Litauen, Estland. Also das war schon irgendwie ganz schön. Sascha sagt wir, aber er meint ich. Also er meint sich, er sucht das alles aus. Ich will da nicht irgendwie die AC Lorbeeren Greenroom für sind irgendwas. wir, also insofern ist das immer eine Gemeinschaftsproduktion. Ach Gott. Ja, dann sind wir auch eigentlich schon fast wieder am Ende. Ich weiß nicht, ich könnte noch die Jubiläumsfolge von Merci Cherie nochmal euch ans Herz legen. Die haben die 150. Folge hingelegt und haben so eine kleine, launige, sehr lange Folge diesmal. Die sind ja doch auch eher sehr, sehr kurz und knapp, nicht so wie wir, mit fast schon 2,5 Stunden jetzt schon wieder. Aber wenn viel zu erzählen ist, dann werden wir auch darüber reden. Und ja, wir haben auch einen kleinen Kommentar abgegeben. Ich habe insbesondere nachgefragt, ob es demnächst einen Opern-Podcast von Merci Cherie gibt. Und da gibt es auch eine Antwort drauf. Ich glaube, ich spoilere das jetzt mal nicht. Das könnt ihr euch ja dann mal anhören. Das war sehr interessant, das Ergebnis, was dabei rauskam. Also ich bin mal gespannt. Und auf jeden Fall reinhören, das macht immer auch die überhaupt die Folgen von Merci Cherie. Grüße nach Wien. Und das kann ich euch dann auch wieder noch so ans Herz legen. Dann würde ich sagen, wir sind schon fast wieder am Ende. Wir machen jetzt mal eine kleine 14-tägige Pause. Aber wir haben jetzt so eine kleine Folge noch dazwischen geschoben, weil einfach enorm viel im Moment durch die Vorentscheide zu diskutieren ist. Und da wollten wir jetzt dann auch zumindest ein bisschen von der Länge her übersichtlich bleiben. Und insofern ist das dann so auf die letzten drei Folgen jetzt verteilt. Aber in 14 Tagen haben wir natürlich auch noch eine ganze Menge. Ich erinnere mich, es wird jetzt auch noch mal das Finale von Melodiefestivalen zu diskutieren sein. Das Festival der Kanzau wird ja auch noch stattfinden. Serbien hat noch einen Vorentscheid. Ich glaube, nächste Woche Samstag am, was ist das dann, der 17., glaube ich. Da hat auch noch Kroatien seinen Vorentscheid. Also da wird es dann auch noch eine ganze Menge zu erzählen geben. Und ich bin mal sehr gespannt. So, dann will ich dir das letzte Wort geben, Sonja. Was gibt's noch zu erzählen? Was gibt's noch zu erzählen? Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Was gibt's noch zu erzählen? Es gibt einen total coolen M&M-Laden in Berlin. Ich mache jetzt einfach mal überhaupt keine Werbung für irgendeine Marke, aber da habe ich mein erstes Eis des Jahres gegessen. Hey. Am Freitag, weil ich so viel Zeit hatte, weil der NDR ja gesagt hat, wir dürfen nicht bei der Generalprobe zugucken. Ja. Und deswegen bin ich einfach mal durch Berlin gelaufen und stand dann auf einmal davor und es war so ein leckeres Eis. Was hast du dir so einfach nur so mal random irgendwas hier erzählt, weil wenn du sagst, du gibst mir das Wort. Ja, ja. Was hast du so geguckt außer Brandenburger Tor? Wo warst du überall in Berlin? Ich habe eigentlich gar nichts geguckt. Ich bin einfach nur mal in die Stadt gefahren, kurz am Brandenburger Tor. Da war ja sowieso viel los. Da ist ja sowieso jedes Mal Freakshow, dass da wird ja für 100 Sachen protestiert und dann stehen dann auch Leute, die Musik machen und dann die ganzen Touristen. Das ist ja immer alles irgendwie schwierig. Dann war natürlich die russische Botschaft ist ja da auch in der Nähe. Da war natürlich auch Halligalli. Du hast das ja vorhin schon erwähnt, warum. Und so, deswegen war da relativ viel los. Und dann so, es gibt einfach so ein paar Läden, in die ich dann gehe in Berlin. Dann halt auch Breitscheidplatz da in der Nähe war halt der M&M-Store und auch der Haribo-Store. Warte, ich sollte echt Geld von denen kriegen, wenn ich das hier so erwähne. Aber es gibt die bunte Tüte nicht mehr. Es ist jetzt eine bunte Box. Man konnte sich Gummibärchen abfüllen in eine, kennst du diese Dönerboxen, wenn du so Dönerpommes oder so, diese Boxen, in denen du das kriegst, in so eine Box konnte man sich Gummibärchen füllen. Ja, das habe ich doch gesehen bei Instagram. Da habe ich dir doch noch was drunter geschrieben. Ja, und seitdem fragen sich alle, wie Gummibärchen mit Dönergeschmack sind. Aber das so, ja, ich bin einfach so ein bisschen durch Berlin gelaufen. Es war ja auch total schön. Es war ja irgendwie so ein Frühlingstag. Also es waren ja irgendwie 15 Grad oder so. Und deswegen war das ein Tag, an dem man das gut machen konnte. So, wenn es jetzt irgendwie eisig war oder so. Wenn ich dran denke, als ich in Luxemburg war, mal davon abgesehen, dass Esch ja irgendwie jetzt keine Riesenstadt war. Aber da waren es einfach, keine Ahnung, 0 Grad oder so. Da habe ich dann auch keine Lust, irgendwie draußen rumzulaufen. Und da hatte ich einfach ein paar Stunden und habe das mal gemacht und war mal wieder in Berlin. Deswegen war es vielleicht dann doch auch schöner, dass es in Berlin ausgetragen haben und nicht in Köln, auch wenn es für mich ein weiterer Weg war. Ja, ja. Ja, deswegen, esst alle ein Eis, das ist mein letztes Wort hier. Ja, und Berlin, das ist zwar auch so abgespeckt, aber Berlin ist auch tatsächlich immer eine Reise wert. Es wird ja auch immer so ein bisschen über die Stadt gehatet. Sicherlich ist da auch immer so ein bisschen was dran, aber insgesamt ist es ja, es ist halt einfach eine enorm große Stadt und die hat ja halt einfach auch nicht jetzt so den einen Stadtkern, sondern mal eben 7 oder 8 verschiedene Stadtkerne. Es hat aber auch sehr viel schönes Umland drumherum und so. Und klar, es gibt in jeder Stadt, es gibt auch in Hamburg schöne Ecken und es gibt auch in Hamburg hässliche Ecken und so ähnlich ist das in Berlin genauso. Und insofern ist es dann, ist es immer schön. Und ich bin dieses Jahr tatsächlich auch noch nicht in Berlin gewesen. Das muss ich vielleicht auch noch mal irgendwie jetzt im Laufe des Jahres noch mal so irgendwie umsetzen. Und dann, wenn ich wieder durch die Straßen gehe, dann habe ich wieder im Ohr Brandenburger Tor. Siehst du? Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, wir machen mal den Sack zu und wir quatschen dann einfach in 14 Tagen wieder. Das war der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Weitere Infos über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr uns gerne auf unserer Website schreiben, direkt unter dem Post zu dieser Folge zum Beispiel. Oder ihr schreibt uns eine Mail an kundendienst@escgreenroom.de. Dann würde ich sagen, in 14 Tagen wieder mehr. Sonja, das waren schöne Hintergründe heute vom deutschen Vorentscheid. Vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und dann sage ich einfach mal zu dir und auch an die Hörer ein Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.